Karl der Große. Ein Hörbuch aus dem Griot Hörbuchverlag. Text Elke Bader. Sprecher Heiner Heusinger. Regie Wieland Haas. Ein junges, zierliches Mädchen treibt ihre schnatternde Gänseschar vor sich her. Vor dem Tor der Stadtmauer, durch das der Weg hinaus auf die Weiden führt, hält sie inne. Im Bogen des Tores hängt ein abgeschlagener Pferdekopf, noch blutbefleckt. Ein schauerlicher Anblick. Doch das Mädchen erschaudert nicht. Ist dies doch das Haupt ihres geliebten Pferdes, das ihr über seinen Tod hinaus die Treue hält? »O du Falada, da du hangest«, hebt das Mädchen mit weher Stimme an, und mit einem Seufzer antwortet der Kopf: »O du Jungferkönigin, da du gangest, wenn das deine Mutter wüsste, ihr Herz tät ihr zerspringen.« Der Pferdekopf ist der einzige Zeuge des Verbrechens, das an ihr begangen wurde. Denn die Gänsemagd ist in Wahrheit eine Königstochter, deren hinterlistiger Magd es gelungen ist, ihr den Bräutigam zu nehmen und sie ins Unglück zu stürzen. Dieses Motiv der vertauschten Braut, das dem Grimmschen Märchen die Gänsemagd zugrunde liegt, geht zurück, und das ist sicher den wenigsten bekannt, auf die Geburt Karls des Großen. Wie diejenige Friedrichs des Ersten Barbarossa aus dem schwäbischen Herrschergeschlecht der Staufer, liegt auch seine Geburt im Dunkeln. Bei Barbarossa sind nur Datum und genauer Ort nicht überliefert, doch um die Geburt Karls des Großen ranken sich zudem noch wilde Sagen, die vor allem um das Leben seiner Mutter Bertrada von Laon kreisen und die noch heute in alten Romanen und Chroniken in Frankreich, Spanien, Deutschland und Italien erhalten sind. Selbst der Wittelsbacher Kronprinz Maximilian, Vater des später als Märchenkönig in die Geschichte eingegangenen Bayernkönigs Ludwig II., ließ noch Anfang des 19. Jahrhunderts auf seinem aus Ruinen neu errichteten Schloss Hohenschwangau das Arbeitszimmer seiner Frau mit riesigen Wandgemälden ausschmücken, die die Sage um diese Bertha mit dem großen Fuß mit der Geburt Karls des Großen verbinden. Denn Maximilian war überzeugt, und die Bayern sind es noch heute, Karl ist in ihrem Land geboren worden, und zwar in der Reismühle bei Gauting an der Würm. Doch es gibt noch andere Orte, die dieses Privileg für sich in Anspruch nehmen. So Prüm in Nordrhein-Westfalen, wo sich die Abtei von Bertradas Großmutter befand, Ingelheim in Rheinland-Pfalz, weil Karl dort später eine seiner prunkvollsten Pfalzen errichten ließ, oder Quercy im Norden Frankreichs, wo sein Großvater Karl Martel starb. Und diese Orte sind nicht die einzigen. Der Sage nach war Bertrada, die hier Bertha oder auch Berchta heißt, die Tochter eines ungarischen Königs. Sie war mit dem fränkischen Hausmeier Pippin, dem Sohn des gewaltigen und siegreichen Feldherrn Karl Martel, verlobt und sollte nun zur Eheschließung von Pippins ehrgeizigem Hofmarschall vom Hof ihrer Eltern abgeholt werden. Zusammen mit ihrer Magd machte sie sich also auf den langen Weg zu ihrem zukünftigen Ehemann. Die beiden Mädchen glichen sich fast aufs Haar. Nur eines unterschied sie. Die Königstochter hatte ein Körpermerkmal, das schon bei ihrer Geburt von ihren Eltern vor der Welt verheimlicht wurde. Einer ihrer Füße war viel größer als der andere. Während ihrer Reise zu Pippin, so die Sage weiter, wurde die königliche Braut Opfer einer heimtückischen List ihrer Magd. Dieser gelang es nämlich, aufgrund ihrer großen Ähnlichkeit mit Bertha, sich mit Pippins intrigantem und machtgierigen Hofmarschall zu verbünden und ihn zu einer Freveltat zu überreden. Die beiden zwangen Bertha, ihren Königsring und ihre kostbaren Kleider der Magd zu geben. Sie selbst musste deren grob gewebte Leinenkleider anlegen. Dann gab der Hofmarschall seinen Soldaten den Befehl, Bertha in den nahegelegenen Wald zu bringen und sie dort zu töten. Doch die Männer hatten Mitleid mit dem schönen Mädchen und ließen es laufen. Stattdessen töteten sie einen der Jagdhunde, schnitten ihm die Zunge heraus und präsentierten diese in einem mit Blut getränkten Stofffetzen dem Hofmarschall und der falschen Braut, die daraufhin befriedigt mit ihrem Tross weiterzogen. Bertha indessen drang immer tiefer in die schützende Dunkelheit des Waldes vor, wo sie, umgeben von wilden Tieren, lange Zeit wie ein Waldwesen hauste. Nichts an ihrem Äußeren verriet mehr ihre königliche Abstammung. Ja, langsam verstand sie es sogar, sich die Kräfte der Natur zu eigen zu machen. Aus Spinnennetzen, so die Sage, konnte sie ein solch feines, federleichtes Gewebe weben, dass es vom Wind hinauf in den Himmel getragen wurde und sich zu ihrem Entzücken zu Wolken von immer wieder neuen, fantasievollen Gebilden zusammenfügte. In Winternächten, so heißt es weiter, wob sie kleine Eiskristalle hinein, die dann als Schnee vom Himmel fielen. Hier klingt ein weiteres altes Märchen an. Richtig, auch Frau Holle trägt Motive dieser uralten Sage. Schließlich wurde Bertha von einem Müller entdeckt, dem sie vertraute und der sie wie eine eigene Tochter in seine Familie aufnahm. Eines Tages nun führte das Schicksal den fränkischen Hausmeier Pippin mit seinem Jagdgefolge in die Mühle, wo man übernachten wollte. Pippins Sterndeuter, der sich unter der Jagdgesellschaft befand, hatte vorhergesagt, dass sein Herr in dieser Nacht seiner rechtmäßigen Gattin beiliegen werde. Und tatsächlich, Pippin, wenngleich er auch längst mit der falschen Königstochter verheiratet war, entbrannte sofort in leidenschaftlicher Liebe zu Bertha. Denn ihre königliche Anmut und Würde konnten selbst die schlichten Kleider einer Müllerin nicht verbergen. Im Laufe des Abends erkannte Bertha, wer der hohe Gast war, und da sie ihn als ihren rechtmäßigen Gatten ansah, gab sie denn auch zügig und ohne Scham seinem unverhohlenen Werben und seiner glühenden Leidenschaft nach. Ihre Liebesnacht blieb nicht ohne Folgen. Sie empfing ihren Sohn Karl, den künftigen Herrscher über das Abendland. Pippin ließ schließlich Berthas Eltern unter sicherem Geleit in die Mühle kommen. An ihrem großen Fuß erkannten diese ihre Tochter und Pippin konnte endlich seine richtige Braut nach Hause führen. Die falsche aber landete auf dem Scheiterhaufen. Soweit die Sage. Die historisch belegte Mutter Karls des Großen, Bertrada, stammte aus einer angesehenen Grafenfamilie aus Laon, einer der damals reichsten und einflussreichsten Städte im Norden des heutigen Frankreichs. Die resolute und willensstarke Frau glich in ihren Charakterzügen wohl ihrer gleichnamigen Großmutter, die im Jahr 721 das Kloster Prüm gestiftet hatte, eine der größten und bedeutendsten Abteien im ganzen Reich. Die Besitztümer der Abtei erstreckten sich vom Rhein über die Niederlande bis in die Bretagne hinein. Karls Mutter kam also aus einer sehr einflussreichen und wohlhabenden Familie. Sie wurde 744 mit Pippin verheiratet. Am 2. April 748 kam ihr lang ersehnter erster Sohn Karl zur Welt. 3 oder 4 Jahre später wurde sein jüngerer Bruder geboren, den die Eltern nach Pippins Bruder Karlmann benannt hatten. Karl bedeutet übrigens so viel wie Kerl. Pippin der Jüngere, Karls Vater, gehörte einem fränkischen Adelsgeschlecht an, das ursprünglich aus der Gegend von Metz stammte. Fränkisch hat weniger mit der heutigen Region Franken im Süden und Südosten Deutschlands zu tun. Spricht man von den historischen Franken, so versteht man darunter größere, sich aus verschiedenen germanischen Stämmen zusammensetzende Völkergruppen, die seit dem 3. Jahrhundert vermehrt plündernd, brandschatzend und raubend in römische Gebiete eingefallen waren. Sie waren unabhängig und verstärkten ihr Gemeinschaftsgefühl untereinander immer mehr, indem sie eine rege Heiratspolitik betrieben. Für die Römer waren die Franken schlichtweg Barbaren und ihnen wegen ihrer Rauflust ein Gräuel. Die Bezeichnung fränkisch steht für wagemutig, kühn, verwegen, dreist, draufgängerisch und frei. Einer der beiden Stammväter des Geschlechts war Bischof Arnulf von Metz, der zwei Kinder hatte. Diese waren allerdings nicht das Ergebnis eines unpriesterlichen Lebenswandels, sondern ehelich geboren. Seine Frau hatte jedoch eines Tages beschlossen, den Schleier zu nehmen und in die Abgeschiedenheit eines Klosters einzutreten. Arnulf hatte es ihr daraufhin gleichgetan und die priesterliche Laufbahn eingeschlagen. Der andere Stammvater war ein gewisser Pippin, den man, um ihn von den vielen anderen, ihm nachfolgenden Pippins zu unterscheiden, schlicht den Älteren nennt. Arnulf und Pippin waren sich stets verlässliche Verbündete, die während der häufigen und oft blutigen Thronkämpfe des Königsgeschlechts der Merowinger mit Geschick und List die Fäden zogen. Dabei gelang es ihnen, immer größere Vorteile für sich herauszuschlagen. Diese zwei Ahnenreihen Karls des Großen werden nach den beiden auch die der Arnulfinger und die der Pippiniden genannt. Metz war neben Reims die Hauptstadt des fränkischen Teilreiches Austrien, dem Ostreich, das zwischen Maas, Mosel und Rhein lag und zu dem auch noch die heutige Champagne gehörte. Die beiden anderen großen Teilkönigreiche des riesigen Frankenreichs waren das Westreich, das sogenannte Neustrien mit den Hauptstädten Paris und Soissons, sowie das Königreich Burgund mit Orléans als Hauptstadt. Dieser Dreiteilung hatte der fränkische Hausmeier Pippin, der Mittlere, der Urgroßvater Karls des Großen und Großvater Pippins des Jüngeren, in einer entscheidenden Schlacht bei Tertry an der Somme im Jahr 687 ein Ende bereitet. Ein gesamtfränkisches Reich entstand. Sein Sohn Karl Martell hatte dieses dann wiederum zwischen seinen beiden Söhnen Karl Mann und Pippin dem Jüngeren aufgeteilt. Karl Mann entsagte 747 der weltlichen Macht, legte sein Mönchsgelübde ab und zog sich später in das Kloster Monte Cassino zurück. Sein Sohn Drogo sollte für ihn regieren, doch das wusste Pippin raffiniert zu verhindern. Als Karl Mann 754 starb, und zwar seltsamerweise in der Obhut seiner Schwägerin Bertrada, gab dies Anlass zu allerlei Spekulationen, wobei die wildeste davon den beiden ein Liebesverhältnis andichtete. Die Nachkommen dieses fränkischen Geschlechts tollkühner und kampferprobter Haudegen nannten sich später Karolinger nach ihrem Ahnherrn Karl Martell und dann natürlich nach Karl dem Großen und dessen Enkel Karl dem Kahlen. Karl Martell hatte sich seinen martialischen Beinamen, Martell bedeutet der Hammer, dank seines Sieges in der Schlacht von Poitiers 732 gegen eingefallene Reiterkrieger der Sarazenen verdient. In weiteren Schlachten hatte er schließlich der muslimischen Expansion nach Südfrankreich ein Ende setzen können. Die Karolinger waren über Generationen von Beruf Hausmeier, also königliche Hausverwalter gewesen, die unter der Regentschaft der Merowinger Könige, wie schon erwähnt, systematisch zu höchsten Ämtern und Würden aufgestiegen waren. Anfangs hatten sie nur das unfreie Hausgesinde unter sich, übernahmen dann aber immer mehr Aufgaben, die weit über das Amt eines Hausverwalters hinausgingen. So standen sie zum Beispiel den Gerichten vor und hatten die Befugnisgewalt in allen finanziellen Angelegenheiten. An ihnen kam keiner vorbei. Als es ihnen auch noch gelang, die Befehlsgewalt über die Armee zu erhalten, beherrschten sie praktisch das gesamte Reich der immer mehr an Autorität verlierenden Merowinger. Und am Ende übernahmen sie schließlich die Regierungsgewalt. Eine zwangsläufige Entwicklung, die die Merowinger-Könige letztlich selbst zu verantworten hatten. Der fränkische Gelehrte Einhard, Zeitgenosse und berühmter Biograf Karls des Großen, lässt kein gutes Haar an ihnen. Den ganzen Tag würden diese Nichtsnutze nichts anderes machen, als mit ihren ungeschnittenen Bärten und ihren wallenden Mähnen auf dem Thron sitzen und die Herrscher spielen. Zweimal im Jahr ließen sie sich auf Ochsenkarren durch die Gegend kutschieren, um auf den Hoftagen das von sich zu geben, was ihnen ihre Hausmeier vorher eingetrichtert hätten. Und so hätten sie mit ihrer heidnischen Tradition und ihren barbaren Göttern selbst den Boden für ihr Ende bereitet, dem endlich ein neues Zeitalter folgen musste, nämlich das der Karolinger. Mit der Thronbesteigung Pippins des Jüngeren nahm dieses neue Zeitalter seinen revolutionären Anfang. Der Makel der fehlenden königlichen Abstammung jedoch haftete schwer an den Hausmeiern. Doch Pippin dem Jüngeren gelang es, diesen Makel mit Raffinesse und geschickter Rhetorik zu tilgen. Er sandte eine Abordnung hoher Geistlicher, darunter Abt Fulrath aus Saint-Denis, ein treuer Gefolgsmann Pippins, nach Rom und ließ an Papst Zacharias folgende Frage stellen: Ist es gut oder nicht, Eure Heiligkeit, dass Könige, die keine königliche Gewalt haben, an der Macht sind? Und ist es gut oder nicht, dass derjenige, der tatsächlich die Macht hat, gar kein König ist? Die Antwort des Papstes war klar, denn mit einem Bündnisversprechen gegen die drohende Gefahr der Langobarden hatte Pippin zuvor, in recht pragmatischer Absicht natürlich, den truppenlosen und damit wehrlosen Heiligen Vater an sich binden können. Es ist besser der heiße König, welcher die Macht hat, als jener, welcher ohne königliche Macht ist. Einmal ausgesprochen, war an dieser Antwort des Papstes nicht mehr zu rütteln, denn sie war ein unumstößlicher Richterspruch. Und damit sich nicht der geringste Zweifel einschleichen konnte, machte Zacharias vollends deutlich: Damit die Ordnung nicht gestört werde, befehle ich, Kraft meiner apostolischen Majestät, Pippin zum König zu machen. Dieser päpstliche Befehl bedeutete ein gewaltiges Erdbeben auf der Skala geschichtlicher Umbrüche. Er läutete nämlich eine geradezu revolutionäre Zeitenwende ein. Papst und König, Gottesstaat und weltlicher Staat. Hier hatte sich zum ersten Mal ein dem göttlichen Staat angehöriger geistlicher Herrscher zum Königsmacher, mithin zum Richter und Vollender einer göttlichen Ordnung im weltlichen Staat erklärt. Von nun an waren die karolingischen Herrscher keine infamen Usurpatoren mehr, sondern Könige von Gottes Gnaden. Seine nicht königliche Abstammung, die ihm dennoch manche Fürsten im Reich gern mit Herablassung auszudrücken versuchten, wusste Pippin souverän mit einem klugen Verweis auf die alttestamentarische Geschichte König Davids als vollkommen unerheblich abzutun. Auch David war schließlich König durch Gottes Gnaden geworden. Mit göttlichem Öl ist er dazu gesalbt worden. Und da der Papst eine solche Salbung auch für Pippin vorsah, war mit dieser göttlichen Macht im Rücken ein königlicher Stammbaum auch nicht mehr vonnöten. Geschickt hatte Pippin es also verstanden, einen über jeglichen Verdacht erhabenen Steigbügelhalter für seinen von langer Hand geplanten Machtzuwachs zu gewinnen. Den Papst, den Stellvertreter Christi auf Erden. Dass dieser sich jedoch gar nicht als Steigbügelhalter sah, sondern vielmehr als erster und einziger Erfüllungsträger einer gottgewollten Ordnung und als Schiedsrichter zwischen den Herrschenden und ihren Völkern, konnte Pippin damals nicht ahnen. Die ganze Tragweite dieses päpstlichen Sendungsbewusstseins sollten erst bedeutende Herrscher nach ihm gewaltig zu spüren bekommen. Heinrich IV., Friedrich Barbarossa und auch sein Enkel Friedrich II. lehnten sich gegen dieses päpstliche Diktum göttlicher und damit geistlicher Vorherrschaft nämlich vergeblich auf. Noch einen weiteren Verbündeten fand Pippin für seinen Königstitel von Gottes Gnaden, den hünenhaften und wortgewaltigen englischen Missionar und Erzbischof Bonifatius, der früh schon die Sicherheit seines Klosters in England verlassen hatte, um das Wort Gottes unter den Heiden zu verbreiten. Vom Papst selbst war der Auftrag an ihn ergangen, die wilden Germanenstämme vom heidnischen Unflat und teuflischem Trug zu säubern. Eigenhändig hatte Bonifatius bei Fritzlar, ohne Furcht, doch unter den entsetzten und zu Tode geängstigten Blicken der alten Priester und der Bevölkerung, eine riesige Eiche gefällt, die dem germanischen Gott des Donners, Donar oder auch Thor genannt, gewidmet war. Doch kein Racheakt des Gottes folgte. Bonifatius triumphierte und ließ die alten Götter abtreten, um den neuen Glauben an den einzigen und wahren Gott des Christentums mit donnernder Stimme zu verkünden. Er, den man später den Apostel der Deutschen nannte, sollte noch im hohen Alter von 80 Jahren den Märtyrertod erleiden, den er wohl als Vollendung seines Lebenswerkes begriffen, vielleicht sogar ersehnt hatte. 751 wurde nun also Pippin in Soissons nicht mehr von den Fürsten des Reichs auf dem königlichen Schild hoch über ihre Häupter gehoben, sondern Kraft der Autorität päpstlichen Willens und durch die Bischöfe, allen voran der mächtige Bonifatius, mit dem heiligen Öl der Kirche zum König gesalbt. Zuvor hatte er noch auf Befehl des Papstes den letzten Merowingerkönig Childerich wie ein Schaf scheren lassen. Dessen lange lockige Haarpracht musste fallen, denn sie war das Kennzeichen der merowingischen Königsmacht. Danach verschwand der kahlköpfige Childerich für den Rest seines Lebens hinter Klostermauern. Zu Pippins größtem Unglück in diesen Tagen muss wohl gezählt haben, dass Papst Zacharias sich durch seinen plötzlichen Tod allzu früh aus seiner ihm zugedachten Rolle des Königsmachers verabschiedete. Denn eines war noch nicht vollzogen, die Salbung durch den Papst selbst. Wie würde ein neuer Papst auf Pippins Griff nach der Königskrone reagieren? Der Neugewählte, Stephan, konnte nicht einmal seine Weihe erleben, denn er erlag einem Schlaganfall. Und sein Nachfolger, Stephan II., stellte eine klare Bedingung. Für die Salbung zum König verlangte er von Pippin die Einlösung seines Bündnisversprechens. Er solle nun endlich das Schwert nehmen und die Kirche gegen ihre Feinde verteidigen. Diese Forderung war dringend nötig, denn dem byzantinischen Kaiser Konstantin V., dem die weströmische Kirche damals noch unterstand und der darum für ihren Schutz eigentlich zuständig gewesen wäre, waren durch kriegerische Auseinandersetzungen mit Bulgaren auf der einen und Arabern auf der anderen Seite sowie durch Querelen mit byzantinischen Mönchen die Hände gebunden. Er hatte darum für die Nöte in Westrom kein Ohr mehr übrig, und als Ravenna, der Sitz des byzantinischen Statthalters, an die überlegenen Langobarden fiel, musste er ohnmächtig zusehen. Doch auch Pippin der Jüngere hielt sein Bündnisversprechen gegenüber dem Papst zunächst nicht, denn es gab für ihn einen persönlichen Grund für diese Zurückhaltung im Kampf gegen die Langobarden. Als Kind war er nämlich von seinem Vater, der eine politische Verbindung ganz besonderer Art begründen wollte, an den Hof des Langobardenkönigs Luitprand geschickt worden. Dort wuchs er nicht nur auf, sondern wurde von Luitprand sogar adoptiert. Mit anderen Worten, Pippin war selbst ein halber Langobarde. In seiner Verzweiflung hatte der Papst daher sein ganzes diplomatisches Können angewandt, um die Überfälle der Langobarden selbst zu einem Ende zu bringen. Sogar bis nach Pavia, in die Hauptstadt der Langobarden, hatte er sich gewagt, mitten hinein in die Höhle des Löwen. Doch alle seine Unternehmungen waren vergebens. Die Langbärte, wie man sie nannte, waren zu keinem Kompromiss bereit. Sie waren zwar ebenfalls Christen, immerhin beherbergten sie die Gebeine des heiligen Augustinus in ihrer Hauptstadt, aber Rom sahen sie nun mal als ihr Eigentum an. Und so beherrschten diese unerschrockenen Krieger nach wie vor den Norden und den Süden Italiens. Ihr Aussehen war furchterregend. Am Nacken und am Hinterkopf waren sie ganz kurz geschoren. Die übrigen Haare fielen ihnen in der Mitte gescheitelt über die Wangen bis zur Brust herab, wo sie sie wie Bärte zusammenschnürten. Einst waren sie aus Skandinavien im Zuge der Völkerwanderung als eines der letzten Barbarenvölker in Italien eingefallen und hatten Angst und Schrecken verbreitet. Inzwischen waren sie christlich geworden. Dem Papst hatte der ihm wohlgesonnene Langobardenherrscher Luit Brandt im Jahr 728 zwar großzügigerweise Sutri, 50 Kilometer nordwestlich von Rom, überlassen, doch sein Nachfolger, ein ziemlich heißblütiger Krieger namens Aistulf, nahm ihn jetzt, über 20 Jahre später, gewaltig in die Zange und ließ keinerlei Zweifel daran, dass er einen Papst nur in der Funktion eines ihm untergeordneten Langobardenbischofs dulden würde. Pippin, der Erwählte des Herrn, erlaubte es sich jetzt sogar, Papst Stephan II., den beschwerlichen Weg über die Alpen gen Norden in sein Reich antreten zu lassen. Eine ungeheuerliche Umkehrung der üblichen Gepflogenheiten. Doch dem Heiligen Vater blieb nichts anderes übrig, denn er brauchte dringend die Unterstützung dieses mächtigen Frankenherrschers. Am 7. Januar 754 kam der Papst nach einem beschwerlichen Gang über den großen St. Bernhard, völlig durchgefroren und am Rande der Erschöpfung, schließlich in der Herrscherpfalz in Pontillon, südlich von Chalon-sur-Marne an. Erstaunt sah er, dass seinem offiziellen Begrüßungskomitee ein kleiner, sehr aufgeweckter Junge voranritt, der siebenjährige Sohn Pippins, Karl. Feierlich führte der Junge schließlich das Pferd des Papstes in die Pfalz, wo er von König Pippin in allen Ehren empfangen wurde. Wertvolle Geschenke wechselten ihren Besitzer. Am nächsten Tag warf sich der Papst in Büßerkleidern und barfuß Pippin zu Füßen. Großzügig schenkte Pippin daraufhin der Kirche Gebiete aus Territorien, die ihm gar nicht gehörten. Es waren Gebiete des Herrschers von Byzanz, die die Langobarden besetzt hielten. Die generöse Landverteilung ging als pippinische Schenkung in die Geschichte ein. Zur Legitimation hatte sich Pippin einer anderen Schenkung bedient, nämlich der konstantinischen, nach der der römische Kaiser Konstantin dem Bischof von Rom im Jahre 315 ganz Italien einschließlich Rom mithin das gesamte weströmische Reich vermacht haben soll, bevor er seine Residenz nach Osten verlegte und Konstantinopel, das spätere Byzanz und heutige Istanbul gründete. Die konstantinische Schenkung wurde in späteren Jahrhunderten als Fälschung entlarvt. Böse Zungen behaupten, sie sei sogar heimlich in der Kanzlei Pippins gefertigt oder ihm von kirchlichen Machtpolitikern untergeschoben worden. Die pippinische Schenkung aber behielt trotz ihres eindeutigen Bezugs auf die gefälschte Schenkung Konstantins ihre Gültigkeit. Immerhin begründete sie den römischen Kirchenstaat, von dem mit dem heutigen Territorium des Vatikans noch ein kleiner Rest erhalten geblieben ist. Zum Dank für die Schenkung sowie für die Erneuerung seines Versprechens, Rom vor den Langobarden zu schützen, wurde Pippin nun endlich von Papst Stephan II. Im Juli 754 in einem feierlichen Festakt zusammen mit seiner Frau Bertrada und seinen Söhnen Karl und Karlmann als Könige von Gottes Gnaden in Saint-Denis gesalbt. Niemals mehr darf ein König aus einem anderen Geschlecht als dem Pippins und Bertradas gewählt werden, verkündete der Papst feierlich den mächtigen Fürsten des Frankenreichs. Es hatte einige unter ihnen gegeben, die selbst gern nach der Krone gegriffen hätten, Doch am Ende beugten sie sich und huldigten ihren neuen König. Zudem erklärte Papst Stephan Pippin sowie dessen Söhne Karl und Karlmann zu Schirmherrn des Heiligen Stuhls in Rom, ein folgenschweres Amt für zukünftige Herrscher während des Mittelalters. Erwähnt sei noch, dass die mit der Thronbesteigung Pippins verwaiste Stelle des allgewaltigen und mächtigen Hausmeiers nie wieder neu besetzt wurde. Zweimal zog Pippin nun nach seiner Salbung mit seinem Heer über den 2000 Meter hohen Mont Cenis in den Savoyer Alpen nach Italien. Zum ersten Mal im Herbst 754, wo er bis Pavia, der Langobardenhauptstadt, vordrang und König Aistulf einen Friedensvertrag abrang, den dieser allerdings nach Abzug der fränkischen Heere sofort wieder brach. Bis vor die Mauern Roms zog der kämpferische Langobarde mit seinen Kriegern, begann Klöster zu schleifen, Nonnen und Mönche brutal zu misshandeln und Heiligtümer der Kirche auf Scheiterhaufen zu verbrennen. Die Gräber der Heiligen öffneten seine Krieger, raubten deren Gebeine und hinterließen ein Bild der Zerstörung. »Na, was ist ihr Römer?« riefen sie voller Hohn die wehrhaften Stadtmauern hinauf. »Nun holt doch schon die Franken wieder, damit sie euch von unserem Schwert erlösen!« Doch diese kamen sehr viel schneller, als es die Langobarden für möglich gehalten hätten. Denn ein klagender und drohender Bittbrief aus dem heiligsten Bezirk Roms erreichte den Frankenkönig und seine Fürsten. Kein geringerer als der Apostel Petrus selbst hatte ihn verfasst. Dass er dabei dem Papst natürlich nur die Hand geführt hatte, war damals eine zu vernachlässigende Nebensächlichkeit. Die Großen des Reichs waren nicht begeistert. Sie hätten lieber ihre riesigen Güter bewirtschaftet, als noch einmal durch die von Dämonen und furchterregenden Drachen bewohnte, unwirtliche Eiswelt schroffer Felsungetüme hindurch nach Italien zu ziehen. Aber es drohte ewige Verdammnis. Denn leisteten sie dem Hilferuf des Apostels nicht Folge, so würden sie Leib und Seele dem ewig unauslöschlichen tatarischen Feuer des Teufels und seiner Pestengel aussetzen. Pippin, der Beschützer der Kirche, rüstete also ein weiteres Mal zum Krieg, zog abermals über den Mont Cenis und bezwang Aistulf 756 erneut. Der schwer Gedemütigte starb wenige Monate später bei einem Jagdunfall. Statt christlicher Worte der Vergebung schleuderte der Papst seinem toten Widersacher Worte des Hasses und der Verachtung mit hinab ins Grab. Jener Tyrann, der Genosse des Teufels Aistulf, der das Blut der Christen verschlungen und die Kirchen Gottes zerstört hat, ist von Gottes Dolchstoß durchbohrt, in den Schlund der Hölle hinabgefahren, in eben den Tagen, da er vor einem Jahr sich aufmachte, diese römische Stadt zu verderben. Im September 768 starb König Pippin im Alter von 54 Jahren und wurde, wie sein Vater Karl Martel, in der Klosterkirche von Saint-Denis begraben. Die Nachfolge ging an seine beiden Söhne Karl und Karlmann über. Zu Königen gesalbt hatte der Papst sie ja bereits 14 Jahre zuvor. Beide sollten gleichrangig sein. Das Reich wurde zwischen ihnen aufgeteilt, wie es schon Karl Martel 742 zwischen seinen beiden Söhnen Karlmann und Pippin aufgeteilt hatte. Karl erhielt das ehemalige Reich der Austrasier im Nordosten und die rechtsrheinischen Gebiete bis Thüringen. Sein Bruder Karlmann, Burgund, die Provence, Septimanien, in etwa das Gebiet des heutigen Languedoc-Roussillon, sowie das Elsass und Alemannien. Karls Reich lief also etwa halbmondförmig um das seines Bruders herum. Aquitanien mussten sie untereinander aufteilen. Karlmann wurde am 9. Oktober 768 in Soissons, das zu seiner Reichshälfte zählte, zum König erhoben, Karl im benachbarten Noyon. Rivalen waren die beiden Brüder seit ihrer Kindheit gewesen. Im Streit um Aquitanien aber trat schließlich der Bruderzwist zwischen beiden vollends zutage. Aquitanien lag im Südwesten Frankreichs zwischen den Pyrenäen und der Garonne. Pippin dem Jüngeren war es trotz zahlreicher Kriegszüge, an denen auch Karl und später Karlmann teilgenommen hatten, nicht gelungen, dieses aufständische und nach Unabhängigkeit strebende Volk dem Fränkischen Reich einzugliedern. Karl war nun entschlossen, dieses Volk ein für allemal zu unterwerfen. Karlmann jedoch wollte lieber verhandeln, als noch einmal die Gräuel des Krieges mit ansehen zu müssen, die das kleine Land vollkommen zerstört hatten. In Burgund trafen die beiden Brüder aufeinander. Karl in glänzender Rüstung und mit einem Heer bis an die Zähne bewaffneter Panzerreiter. Karlmann dagegen nur mit sehr kleinem Gefolge. Karl war außer sich vor Wut über diesen Affront des Bruders und zog daraufhin mit seinem Heer allein gegen Süden, wo er sich mit dem baskischen Herzog Lupus gegen die Aquitanier verbündete. Diese waren chancenlos. Als Gefangene schleppte Karl deren Herzog Hunoald mitsamt seiner Gattin mit zurück nach Lüttich, das er zu seiner Residenz erwählt hatte, und erhob nun Anspruch auf ganz Aquitanien. Ein Bruderkrieg war nicht mehr auszuschließen. Doch eine gab es, die ihn verhinderte. Die Königin Mutter Bertrada. Sie las ihren beiden Söhnen gehörig und erfolgreich die Leviten. Die Gefahr schien gebannt. Doch für wie lange? Eigentlich galt das Schweigegebot aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus, in dem es heißt: Wie in allen Gemeinden der Heiligen, lasset eure Weiber schweigen in der Gemeinde, für alle Frauen weit über das Mittelalter hinaus verbindlich. Königin Bertrada jedoch ignorierte es mit weiblichem Trotz und königlichem Stolz. Nach dem Tod Pippins mischte die Königin Witwe kräftig mit in der Politik ihrer beiden Söhne und ließ keinen Zweifel daran, dass sie es war, die die Fäden in der Hand hielt. Der Bruderzwist lähmte das Reich. Karl war zu der Zeit frisch mit einer jungen Frau namens Himmeltrud aus einem elsässischen oder alemannischen Adelsgeschlecht verheiratet. Mit ihr zusammen hatte er 769 einen Sohn, den sie Pippin tauften. Obwohl Karl mit der Geburt seines Sohnes damit einen Vorrang vor seinem Bruder hatte, gab es einen Wermutstropfen. Pippin war missgestaltet, weshalb er als Pippin der Bucklige in die Geschichte einging. Karlmann war mit Gerberga, einer fränkischen Adelstochter, verheiratet worden. Nur wenig später kam auch ihr Kind zur Welt, ein Sohn, der wie sein fast gleichaltriger Vetter ebenfalls den Namen seines Großvaters Pippin erhielt. Ein deutlicher Affront gegen Karl und dessen Erstgeborenen. Die beiden rivalisierenden Brüder schienen sich ein regelrechtes Rennen um die Absicherung ihrer Positionen zu liefern. Das war verständlich, denn schließlich ging es um den Erhalt der jeweils eigenen Dynastie. Für Bertrada waren diese Rivalitäten zweitrangig, war sie sich doch sicher, sie bei Bedarf, Kraft ihrer Autorität, jederzeit beenden zu können. Dass ihr Sohn Karl jedoch eine in ihren Augen viel zu unbedeutende Adelige geheiratet hatte, die ihm zudem auch noch ein missgestaltetes Kind geboren hatte, dafür hatte sie kein Verständnis. Er war doch zu viel Größerem geboren. Eheschließungen waren nun einmal dazu da, sich bedeutende politische Netzwerke nach Möglichkeit über Tausende von Kilometern zu schaffen. Es konnte ja wohl nicht angehen, dass ausgerechnet ihr Sohn aus einer Gefühlsduselei heraus eine Ehe geschlossen hatte. Ehen waren Zweckbündnisse und kein Hort für Gefühle oder gar Leidenschaften. So schwang sich die für damalige Verhältnisse bereits betagte Dame eines Tages persönlich auf ihr Pferd und machte sich auf den Weg über die Alpen nach Italien. Pavia war ihr Ziel. Zwischenhalt machte sie in Bayern bei dem stolzen und unabhängigen Herzog Tassilo, einem Vetter ihrer beiden Söhne. Dessen Schwiegervater war kein geringerer als der langobardische Herrscher Desiderius. Bei Tassilo fühlte sie vor und ließ sich das entsprechende Entree in den Langobardenhof geben. Ihr Ansinnen verheimlichte sie nicht. Karl sollte sich von Himiltrud trennen und eine der Töchter des Langobardenkönigs heiraten. Die Ehe galt damals noch nicht als Sakrament und war daher leicht zu lösen. Eine Allianz zwischen Franken, Bayern und Langobarden schwebte ihr vor. Als Papst Stephan III. Davon erfuhr, war er sofort der Überzeugung, dass sich sämtliche tatarischen Höllenhunde mit der fleischgewordenen Sünde, nämlich Bertrada, gegen ihn vereint hätten. Seine Briefe an die beiden Königssöhne Karl und Karlmann sind mit ungewöhnlich scharfer Feder verfasst und klagen vor allem Bertrada an. Schon im Paradies habe der Teufel sich mit der schwachen Natur des Weibes verbündet, um sämtliche Gebote zu übertreten. Dass sich jetzt auch noch der junge Frankenkönig Karl mit dem treulosen und stinkenden Volk der Langobarden vereinigen wolle, aus dessen Sippschaft sicherlich das Geschlecht der Aussätzigen hervorgehe, sei ein Frevel gegen die eigene Seele. Und um seinen Worten noch mehr Nachdruck zu verleihen, legte er eine Abschrift des Schreibens auch noch am Grab des Apostels Petrus nieder. Doch Bertrada ließ sich von der päpstlichen Heraufbeschwörung des Höllenfeuers wenig beeindrucken. Eigenhändig führte sie die von ihr für ihren Sohn Karl auserwählte Langobardenbraut über die Alpen ins Frankenreich. Dem Papst blieb nichts anderes übrig, als sich dem eisernen Willen des in seinen Augen so verderbten und sündigen Weibes zu fügen. Und noch einer fügte sich dem Willen der Mutter, Karl. Seine langobardische Braut war nicht gerade ein Augenschmaus. Die weitere Absicherung der Dynastie würde er von nun an nicht mehr mit Leidenschaft und Lust, sondern als lästige Ehepflicht zu betreiben haben. Seufzend ergab er sich in sein persönliches Schicksal und heiratete sie 770, während er seine verzweifelte erste Gattin Himiltrud brutal ihren gemeinsamen Sohn Pipin entriss, indem er sie hinter Klostermauern verschwinden ließ. Und nicht nur das, seine Geschichtsfälscher befleckten Himiltruds Herkunft und nahmen damit auch noch ihrem eh schon durch sein Aussehen belasteten Sohn vollends seine Legitimität. Aus dem buckligen Königssohn war nun auch noch ein Bastard geworden. Karlmann suchte als Antwort auf die in seinen Augen wort- und eidbrüchige Verbindung seines Bruders mit den Langobarden umgehend den Bündnisschluss mit dem Papst. Und wieder drohte der Bruderzwist in einen Krieg auszuarten. Am 4. Dezember 771 entschied das Schicksal jedoch plötzlich anders. Karlmann starb mit nur 20 Jahren völlig überraschend. Nach Eintreffen des Boten mit der Todesnachricht verlor Karl keine Zeit mehr. Jede Stunde brauchte er jetzt, um die Mächtigen im Reich auf seine Seite zu ziehen. Und seine Eile zahlte sich aus. Denn noch Ende 771 salbte ihn kein Geringerer als der mächtige Abt Fulrad von Saint-Denis, der bereits ein treuer Anhänger seines Vaters Pipin gewesen war, vor den Augen der bedeutendsten weltlichen und geistlichen Fürsten des Reichs zum König aller Franken. Karl war nun endlich Alleinherrscher über das riesige Frankenreich. Karlmanns junge Witwe Gerberga erkannte die Gefahr, die jetzt von ihrem Schwager ausging. Sie hatte keine Zeit zu trauern, denn es ging um Leben oder Tod ihrer beiden kleinen Söhne. Sie fürchtete die Abschiebung ins Kloster, denn dann wären ihre Söhne auf Gedeih und Verderb ihrem verhassten Schwager ausgeliefert. Das durfte nicht sein. Es blieb ihr nur ein Ausweg. Jenseits der Alpen gab es einen Herrscher, der als einziger in der Lage war, dem mächtigen Franken Karl die Stirn zu bieten. Sein eigener Schwiegervater, der Langobardenkönig Desiderius. Ein einiges Frankenreich unter einem einzigen Herrscher bedeutete auch für ihn eine gewaltige Bedrohung. Und so schien Gerberga der Weg über die schneeverwehten Alpenpässe weitaus sicherer, als in Reims zu bleiben, wo ihr Mann beigesetzt worden war, zumal sie nicht allein reisen musste, denn auch einige mächtige Fürsten des Frankenreichs kehrten Karl den Rücken. Desiderius nahm die Flüchtlinge bereitwillig auf. Die Söhne von Karls verstorbenem Bruder als Unterpfand für eine spätere Thronanwärterschaft bei sich am Hofe zu wissen, war für ihn Grund genug, der Bitte um Hilfe zu entsprechen und Karl den Kampf anzusagen. Schon 772 sollte Desiderius den neu gewählten Papst Hadrian den I. auffordern, die kleinen Söhne Karlmanns zu Königen zu salben. Doch Hadrian der I. war von anderem Kaliber als sein Vorgänger Stephan der III. Aus angesehenem römischen Stadtadel stammend, wollte er unabhängig sein vom Wohlwollen der Langobarden und verweigerte die Königssalbung. Karl blieb die Antwort an Desiderius nicht lange schuldig. Zudem hatte er durch dessen Affront nun unversehens eine begründete Gelegenheit bekommen, endlich seine ungeliebte langobardische Ehefrau loszuwerden, ein gewiss willkommener Nebeneffekt. Nach nur einem Jahr kinderlos gebliebener Ehe schickte er sie also prompt zu ihrem Vater zurück. Ein blutjunges Mädchen aus alemannischem Adel, Hildegard, hatte ihm eh schon seit geraumer Zeit erotische Anreize geliefert, wenn auch sehr zum Verdruss seiner Mutter. Die schöne Schwäbin war 13, als der 24-jährige Karl sie Ende 771 zu seiner dritten Frau nahm. Doch aus reiner Liebe hatte Karl diese Ehe nicht mehr geschlossen. Hildegard war verwandt mit dem königsgleich auftretenden Bayernherzog Tassilo, und die Einheirat in dieses mächtige Geschlecht bedeutete für Karl, dem unbändigen Machtstreben Tassilos, dadurch eigene Ansprüche entgegensetzen zu können. So war es also nur noch eine Frage der Zeit, wann es nach der Demütigung des Langobardenkönigs nun zum Krieg kommen würde. Denn die Rücksendung seiner Tochter war nichts anderes als eine direkte Kriegserklärung gewesen. Doch Karl wartete zunächst noch ab. Er wollte zuvor erst die aufständischen und heidnischen Sachsen in sein riesiges Reich eingegliedert wissen. Statt in den Süden zog er also 772 zunächst in den Osten. Das wiederum gab Desiderius wertvolle Zeit, seine Stadt Pavia für den erwarteten Angriff der fränkischen Krieger zu rüsten. Ein Bündnis des Papstes mit Desiderius war an dessen Weigerung gescheitert, dem Heiligen Vater die versprochenen Territorien der pippinischen Schenkung nun endlich zu übereignen. Sofort suchte Papst Hadrian daher wieder den Schulterschluss mit dem Frankenherrscher Karl. Im Spätsommer 773 war es soweit. Ein erster fränkischer Heerestross erreichte Pavia. Eindrucksvoll schildert der St. Gallener Mönch Notker der Stammler gegen Ende des 9. Jahrhunderts das Warten der Langobarden auf den Todfeind. Von einem hohen Turm aus beobachten Desiderius und einer der abtrünnigen fränkischen Reichsfürsten, die zusammen mit der Königin Witwe Gerberga an den langobardischen Hof geflohen waren, den heranrückenden Tross. »Ist Karl schon dabei?« fragt Desiderius. »Nein, noch nicht«, ist die Antwort. Ein weiteres Heer rückt nach. »Jetzt aber zieht er doch mit diesen Truppen.« Der König wirkt nervös. »Aber nein, noch immer nicht«, lautet die Antwort, und der fränkische Fürst fährt fort. »Du wirst sehen, wie es ist, wenn er ankommt. Was dann mit uns geschehen wird, das weiß ich nicht.« Schließlich ist deutlich Karls Hausgesinde in der Ferne zu erkennen. »Jetzt aber, jetzt kommt er doch«, fragt der König den Fürsten. »Nein, noch nicht.« Bischöfe, Geistliche und Kapläne erscheinen jetzt am Horizont. Desiderius glaubt Karl deutlich unter ihnen zu erkennen. Doch die Antwort des Franken, der Karls Kriegszüge kennt und um dessen Unbesiegbarkeit weiß, lässt Desiderius jetzt erzittern. »Wenn du siehst, dass aus den Gefilden ein eisernes Saatfeld starrt und dass vom Po und vom Ticino dunkle eisenschwarze Meereswogen gegen die Mauern der Stadt anschwellen, dann ist Aussicht, dass Karl kommt.« Und Karl kam. Von Kopf bis Fuß in eisig kalte, spiegelglatt polierte Eisenpanzer gekleidet, saß er auf seinem ebenfalls ganz von Eisen umgebenen Schlachtross. Die Strahlen der Sonne wurden von der glatten Oberfläche der Panzerung um ein Vielfaches zurückgeworfen und blendeten die Belagerten. Umgeben von Hunderten seiner eisernen Panzerreiter, muss Karl den in der Stadt eingeschlossenen Langobarden wie eine unheimliche und zugleich todbringende Himmelserscheinung aus gleißendem Licht am Horizont vorgekommen sein. 9 Monate dauerte die Belagerung Pavias, 9 lange Monate, während der ihm seine Schwägerin Gerberga und ihre beiden Söhne in die Hände fielen. Ihre Spur verliert sich danach im Dunkel der Geschichte. Im Juni 774 fiel Pavia. Desiderius wurde zusammen mit seiner Frau in das Frankenreich deportiert, wo sie getrennt voneinander als Gefangene für den Rest ihres Lebens hinter Klostermauern verschwanden. Die Königsfamilie war ausgelöscht, das Langobardenreich beendet. Dessen Kronschatz nahm Karl an sich und ließ sich mit der eisernen Krone der Langobarden zum Rex Langobardum krönen, womit er nun den doppelten Königstitel König der Franken und Langobarden führte und zum Herrscher über 2 mächtige Reiche geworden war. Die eroberten Grenzgebiete sicherte Karl durch die Errichtung von Marken, unterwarf selbstständige Herzogtümer und errichtete stattdessen Grafschaften. Das waren Verwaltungseinheiten, die nach dem bereits von Karl Martell eingeführten feudalen System der Lehnsvergabe an königstreue Vasallen organisiert wurden. Karl hatte während seines Italienzuges auch das Bündnis mit dem Papst erneuert und war nach Rom gereist, wo er als Pilger am Grab des Apostels Petrus gebetet hatte. Er hatte Papst Hadrian feierlich die von seinem Vater veranlasste pipinische Schenkung des Kirchenstaates an die römisch-katholische Kirche bestätigt, woraufhin dieser ihm nach dem Sieg über die Langobarden zum Patricius Romanorum machte, also zum Schutzherrn über die Stadt Rom. Damit löste sich die westliche Kirche auch aus ihrer Abhängigkeit von Byzanz. Selbstbewusst ließ Hadrian darum 10 Jahre später seine päpstlichen Urkunden nicht mehr nach den Regierungsjahren des Kaisers in Byzanz datieren, sondern nach seinen eigenen Pontifikatsjahren. Vor nichts fürchteten sich die alten Germanen so sehr wie davor, dass das Himmelsgewölbe eines Tages einbrechen und sie alle unter sich begraben würde. Damit das nicht geschehen konnte, errichteten sie an verschiedenen Orten aus den mächtigsten und größten Bäumen heilige Säulen. Nur sie hielten sie für stark genug, das filigrane Gewölbe mit seinen bedrohlichen Dämonen und Götterwelten dahinter abzustützen. Mit ihren Wurzeln gründeten diese Baumsäulen tief im Innern der Erde, wo sie die Seelen der Verstorbenen beherbergten. Die gewaltigste dieser Säulen nannten die Sachsen Irminsul. Sie war das zentrale Stammesheiligtum, eine Kultstätte unter freiem Himmel, die dem Glauben nach mitten im Zentrum der Erde stand und das Weltall trug. Auf ihrer Spitze stand eine Statue, von der die Menschen glaubten, sie berühre den Polarstern. In den Himmeln, in die sie ragte, wohnten die Götter. Wotan oder Odin, der Göttervater und Kriegsgott, dem man, um ihn sich gewogen zu machen, hie und da auch Menschen opferte, dann Thor oder Donar, der Gott des Wetters und des Donners, Saxnot, ein weiterer, schwertschwingender Kriegsgott, aber auch Freya, die Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit, die auf einem von Waldkatzen gezogenen Wagen durch die Lüfte fuhr und goldene Tränen weinen konnte. Dann der intrigante Loki, der zwar den Menschen das Feuer gebracht hatte, doch auch das abgrundtief Böse bewirkte. Es war ein alteingesessener, tief verwurzelter Glaube, dessen Götter sich in den Erscheinungen der Natur manifestierten. Die Welt war besiedelt von Geistern, Dämonen, Zwergen und geheimnisvollen Wesen, die gut oder böse sein konnten. Stürzte aber der Himmel ein, so kämen die Götter aus ihren Wolkenheimen herab auf die Erde und brächten schlimmstes Unglück über die Menschen. Die Sonne würde von einem Wolf verschlungen, eine neue Eiszeit bräche an, aus dem Erdinnern kämen dämonische Ungeheuer gekrochen, die sich bereit zum letzten Kampf machten. Das Land versänke im Meer und der fürchterliche Gott Loki käme frei, um Erde und Weltall in einem alles vernichtenden Weltenbrand vollends zu zerstören. Man nimmt an, dass die Riesensäule Irminsul in der Nähe der auf einem Tafelberg gelegenen Eresburg im heutigen Sauerland südlich von Paderborn gestanden hat. Furcht steht in den Gesichtern der Menschen geschrieben, als der erste Axthieb der fränkischen Soldaten unter dem unnachgiebigen Blick eines christlichen Priesters die Irminsul trifft. Angstschreie erfüllen die Luft. Menschen trampeln mit den Füßen, weinen, wimmern, beten. Karl, der hünenhafte Frankenkönig, steht ungerührt. Es ist sein Wille, der hier geschieht. Unerbittlich schlagen die Franken auf die Säule ein. Nur mit äußerster Kraftanstrengung und mit gezogenen Schwertern ist die mehr und mehr in Panik verfallende, aufgebrachte Menschenmenge von den schwer bewaffneten fränkischen Soldaten in Schach zu halten. Da, ein letzter harter Hieb. Schreiend weichen die Menschen zurück und mit einem gewaltigen Splittern und Donnern, das die Himmel zu erschüttern scheint, kracht die Irminsul vor den erschreckten Menschen auf den felsigen Untergrund. Ihr weiteres Schicksal wird das Feuer beschließen, dem sie anheimgegeben wird. Wie erstarrt steht die Menge, das Schreckliche erwartend, das Unheil, das jetzt aus den Wolken auf sie niederbrechen wird. Sekunden vergehen, Minuten. Dann ergreift der fränkische Priester das Wort. Er lässt keinen Zweifel daran, wer hier den Sieg davongetragen hat. Der starke Gott der Christen, dessen Worte sein junger kämpferischer Vertreter Karl mit dem Schwert nun unerbittlich in die alte heidnische Welt bringen wird. Und wie zur wundersamen Bestätigung dieses Sieges tut sich dem durstigen fränkischen Heer inmitten der unerträglichen Sommerglut plötzlich eine frische sprudelnde Wasserquelle auf, an der sie sich laben können. Den reichlichen Gold- und Silberschatz, der in Form von Weihgaben in den Gebäuden rund um die Irminsul lagert, verleibt Karl seinem Kronschatz ein. Das alles geschah im Sommer 772, also ein Jahr vor Karls Kampf gegen die Langobarden. Doch es mussten noch lange 32 Jahre vergehen, bis die immer wieder rebellierenden Sachsen ihre Kämpfe gegen Karl endlich einstellten. Kein anderer Krieg ist von den Franken mit ähnlicher Ausdauer, Erbitterung und Mühe geführt worden wie dieser, schreibt Karls Biograf Einhard. Was wird wohl Hildegard sagen? Lachend, doch über und über mit Blut bespritzt, stürmt Karl von der Jagd zurück in die königliche Pfalz. Das Jagdvergnügen, das er seit früher Kindheit praktiziert, hat ihm dieses Mal ein paar zerrissene Hosen und eine klaffende Wunde am Schienbein beschert. Sein Gegner war ein ausgewachsener Auerochse gewesen, der mit einer Widerristhöhe von fast 2 Metern selbst den großen hünenhaften König noch überragte. Das massige Tier war zum Angriff übergegangen und hatte dem König mit einem seiner langen Hörner eine empfindliche Wunde beigebracht. Ein Jäger hatte den aufgebrachten Stier schließlich erlegen können. Doch Karl verschweigt, dass er Opfer eines Stiers geworden war, und fragt Hildegard, die bei seinem Anblick erblasst, was sie mit einem Mann täte, der ihn, Karl, von einem gefährlichen Gegner befreit habe. »Nur Gutes«, stammelt die Gattin, um Fassung ringend. »O meine geliebte Hildegard«, strahlt Karl sie an und legt ihr die abgeschlagenen, wuchtigen Hörner des Auerochsen in die zarten Arme, worauf sie in Tränen ausbricht und ergriffen an seine Brust sinkt. Der Jäger, der das Tier erlegt hatte, wird auf ihr Geheiß hin reichlich entlohnt. So sahen typische Liebesszenen zur Zeit Karls des Großen aus. Diese hier wurde wieder in blumigen Worten vom Mönch Notker, dem Stammler, überliefert. Karl war in seinen jungen Jahren nicht gerade feinfühlig mit seinen Frauen umgesprungen. Der häufige Wechsel der Ehefrauen sowie eine nicht geringe Anzahl von sogenannten Friedelfrauen, also Konkubinen, hatten ihm einen zweifelhaften Ruf eingebracht. Zwar galt die Ehe damals nicht als unauflösbar, und mehrere Frauen parallel zu haben, war nichts Ungewöhnliches. Aber Karl verstand sich schließlich als christlicher Herrscher, und mit dem Christentum begannen sich, zwar langsam, aber doch spürbar, nun auch die Moralvorstellungen in dieser archaisch geprägten Gesellschaft zu ändern. Von den Kindern, die Karl zusammen mit seinen 5 Ehefrauen und weiteren Friedelfrauen gezeugt hatte, sind 18 namentlich bekannt. Einen Sohn, den buckligen Pippin, hatte er zusammen mit Himmeltrud, die er dann aufgrund der politischen Verbindung mit der Langobardentochter verstieß. Mit der kurz darauf zum Vater zurückgeschickten Langobardin hatte Karl keine Kinder. Mit Hildegard, seiner 3. Ehefrau, war er dann immerhin 12 Jahre verheiratet gewesen, bis sie im Alter von 26 Jahren verstarb. Sie war die Mutter seiner 3 Söhne Karl, Ludwig und Pippin, die alle nachfolgeberechtigt waren. Mit ihr zusammen hatte er zudem noch 6 weitere Kinder, die immerhin das Säuglingsalter überlebt hatten. Unmittelbar nach dem Tod Hildegards heiratete Karl mit über 40 die 18-jährige Fastrada, eine ostfränkische Grafentochter. Mit ihr zusammen hatte er 2 Töchter. Fastrada starb nach 10 Jahren Ehe mit Karl, woraufhin dieser seine Konkubine Liutgard, eine 19-jährige Alemannin, heiratete. Liutgard starb bereits nach 5 Jahren, die Ehe war kinderlos geblieben. Nach deren Tod, so schildert es sein Biograf Einhard in kurzen Sätzen, nahm sich der mittlerweile 52-Jährige gleich 4 Konkubinen auf einmal. Madelgard, die 6 in Gerswinda, Regina und eine Adelind. Alle 4 schenkten ihm weitere Kinder. Karl, der christliche König und spätere Kaiser der Christenheit, hatte damit in den Augen der Geistlichkeit einen Makel. Er war zwar christlich, führte aber einen durch und durch unchristlichen Lebenswandel. Ganze Klöster waren darum nach seinem Ableben damit beschäftigt, ihre Mönche für sein Seelenheil beten zu lassen. Denn aufgrund seines Lebenswandels, so sagte es der Glaube und daran zweifelte niemand, schmorte Karl im Fegefeuer. Zur Zeit Karls des Großen lebte auch ein Mönch namens Wetti. Dieser gottesfürchtige Mann hatte in seinem Kloster auf der Insel Reichenau am Bodensee Visionen, die von solch poetischer Kraft waren, dass ein späterer Abt des Klosters, der schielende Wallafried von der Reichenau, sie gekonnt in Gedichtform brachte. Begleitet von einem Engel, so heißt es in seinem Werk, begibt sich der Mönch Wetti während seiner Visionen geradewegs in die Hölle. Zwischen hohen Bergen hindurch, die bis in die Himmel ragen, führt sie ihr Weg vorbei an feurigen Flüssen, in denen sich die Seelen der Verstorbenen widerspiegeln. Wetti ist verblüfft, wen er da alles in der Hölle sieht und wie weit der Grad der im Leben begangenen Sünden verschiedenen Schmerzzonen in der Hölle entspricht. Geistliche, Äbte, ja selbst Bischöfe werden dort gequält und verwirrt schreitet der Mönch an der Hand des Engels weiter, immer tiefer hinein in die Qualen. Er traut seinen Augen nicht, als er den prominentesten Höllenbewohner erkennt, den Kaiser des großen römischen Reichs, Karl. Mit makellosem Körper steht der Monarch regungslos, während ein Tier sein Geschlechtsteil zerfleischt. Vetti ist erschüttert, zählt all die guten Taten Karls auf, die er der Menschheit zuliebe im Leben vollbracht hat. Doch der Engel belehrt ihn. Karl habe alle seine guten Taten durch seine Wollust besudelt und alle seine schändlichen Lüste einfach ausgelebt. Selig könne er dennoch werden, wenn alle Wollust aus seinem Körper restlos getilgt worden sei. Die Schattenseiten des großen Karl wurden zu seinen Lebzeiten demnach ausschließlich seinem Privatleben zugerechnet. Seinen blutigen Umgang mit aufständischen Sachsen dagegen, die er gewaltsam zum Christentum bekehrte, sah man wohlwollend als eine politische Notwendigkeit. 777 hielt Karl der Große mitten auf sächsischem Boden einen Reichstag ab, und zwar an einem rasch aus Holz zusammengezimmerten Ort an den reichlich sprudelnden Quellen der Pader, aus dem später Paderborn entstand. Es wurde beschlossen, Sachsen in verschiedene Missionssprengel aufzuteilen, von denen aus die Missionierung der heidnischen Stämme vorangetrieben werden sollte. Viele Sachsen mussten sich auf diesem Reichstag einer unter Todesandrohung angeordneten Massentaufe unterziehen und leisteten Karl damit gleichzeitig den Treueid. Einer jedoch blieb der Versammlung fern, Widukind, ein sächsischer Adliger, den die verschiedenen Stammeshäuptlinge der Sachsen zu ihrem Anführer bestimmt hatten und der einen langen, blutigen Krieg im Untergrund gegen Karls übermächtige Truppen führen sollte. Der aufrührerische Rebell war eiligst nach Dänemark gereist, um den dortigen König um Hilfe gegen Karls fränkische Truppen zu bitten. Von Widukind wird noch die Rede sein. Die frisch getauften Sachsen indes und die fränkischen Ritter trauten ihren Augen kaum, als sich während dieses Reichstages plötzlich eine exotisch anmutende Delegation aus dem fernen Spanien unter der Führung Sulaimans al-Arabi, des Statthalters von Saragossa, im Feldlager Karls ankündigte. Was nur konnten diese Sarazenen von einem christlichen König wollen? Im Jahr 755 war an der Südküste Spaniens, nach einer abenteuerlichen Flucht aus Palästina, der arabische Prinz Abd ar-Rahman gelandet. Dessen gesamte Familie aus der Dynastie der Umayyaden war während eines fürchterlichen Blutbades im Jahr 750 von den Abbasiden, einer ebenfalls mächtigen Dynastie, ausgerottet worden. Der Umayyadenprinz selbst konnte wie durch ein Wunder entkommen. Er war in Palästina ein erfolgreicher Feldherr gewesen und es war ihm nun in Kürze gelungen, eine riesige Streitmacht aufzubauen, die er in der Mehrzahl aus nordafrikanischen Berbern rekrutiert hatte. Als Emir Abd ar-Rahman hatte er mit diesem Heer fast das ganze Spanien unterworfen und dabei auf seinen Beutezügen seiner Armee mehr als 40.000 nicht-muslimische Sklaven einverleibt. Den Abbasiden, die seine Familie ermordet hatten, war es jedoch gelungen, im unterworfenen Spanien eine massive Revolte in Gang zu bringen. Der Statthalter von Saragossa, einer ihrer Feldherren, stand nun also vor Karl und bat um Beistand im Kampf gegen Emir Abd ar-Rahman. Als Gegenleistung machte er dem gutgläubigen Karl jede Menge Versprechungen. So sollte er unter anderem die Oberhoheit über Barcelona und Gerona erhalten. Karl dürften die Glaubensunterschiede der untereinander zerstrittenen und konkurrierenden muslimischen Stämme herzlich wenig interessiert haben, als er einem Feldzug nach Spanien zusagte. Vielmehr sah er darin in erster Linie die Möglichkeit zur Vergrößerung seines eigenen Imperiums, denn er verfolgte insgeheim die Vision, das untergegangene römische Reich wiederzuerrichten. Allerdings unter einer Herrschaft und unter einem Glauben, nämlich dem christlichen. Es überrascht daher nicht, wenn die Legenden um diesen Heereszug daraus einen ersten Kreuzzug zur Errettung von unter muslimischer Fremdherrschaft lebenden Christen machten. Im folgenden Jahr marschierte Karl also mit 2 Heereskolonnen über die Pyrenäen in Spanien ein. Doch die Machtverhältnisse dort hatten sich in der Zwischenzeit radikal geändert. Der rebellische Statthalter von Saragossa, der Karl um Hilfe gebeten hatte, war nicht mehr an der Regierung, und so stand Karl mit seinem Heer vor verschlossenen Stadttoren. Dahinter jetzt umayyadische Muslime, die zum äußersten Widerstand gegen das fränkische Heer bereit waren. Da sich die Stadt als uneinnehmbar erwies, ließ Karl stattdessen Pamplona von seinen Truppen einnehmen und zerstören. Pamplona indes war gar nicht muslimisch, sondern in baskischer Hand. Die Basken waren ein seit Urzeiten eingesessenes Hirtenvolk, das sich seine Ursprünglichkeit in Sitten, Gebräuchen und der Sprache bewahrt hatte. Selbst die auf Expansion drängenden Muslime machten vor diesem Stamm Halt, der sich in den dichten Wäldern der schwer zugänglichen Gebirgsgegend um die Pyrenäen verschanzt hielt. Die Zerstörung Pamplonas sollte Karl zum Verhängnis werden und dem siegverwöhnten Feldherrn seine erste empfindliche Niederlage bescheren. Seine Armee befand sich auf dem Rückzug, als sie den nur schwer zugänglichen, über 1000 Meter hohen Gebirgspass von Roncesvalles überqueren musste. Der Weg hinauf führte durch enge, gefährliche Felsschneisen. Die fränkischen Soldaten waren daher gezwungen, in einer langen Reihe einer hinter dem anderen zu marschieren. Als der steinige Pfad an einem dichten Wald vorbeiführte, konnte keiner der Krieger ahnen, dass hier die rachehungrigen Basken lauerten. Sie hatten es auf die Nachhut des Heeres mit ihrer kaum enden wollenden Gepäckkolonne abgesehen. Plötzlich aus dem Dickicht springend, griffen sie die verblüfften und durch ihre Eisenpanzer viel zu unbeweglichen Soldaten an und metzelten sie erbarmungslos nieder. Die Zerstörung Pamplonas war gerecht. Bei diesem unzählige Opfer fordernden Überfall kam neben anderen Vertrauten Karls auch der Markgraf Roland von Bretagne ums Leben. Aus diesem gefallenen Kämpfer machten Dichter in späteren Jahrhunderten einen Gottesstreiter, der zu einem der beliebtesten epischen Helden des Mittelalters wurde. Er wurde sogar zum Nationalhelden Frankreichs, dem das Rolandslied, ein altfranzösisches Versepos, das über 300 Jahre nach der Schlacht in den Pyrenäen entstanden ist, ein Denkmal setzte. Die Schmach allerdings, dass das ruhmreiche Heer Karls von einem Haufen Ziegenhirten und deren primitivsten Waffen besiegt worden war, tilgte man, indem man aus den Basken grimmige, bis an die Zähne bewaffnete Sarazenen machte. Im Epos ist Karl ein uralter, kampfmüder Kaiser, der mit seinen mittlerweile 200 Jahren fast ganz Spanien erobert hat. Nur eine einzige Stadt leistet nach wie vor zähen Widerstand, das muslimische Saragossa. Der dortige Befehlshaber, der verschlagene König Marsilius, bietet Karl Saragossa an und verspricht den Übertritt der Muslime zum Christentum, wenn er und seine Truppen aus Spanien abziehen. Der kriegsmüde Karl ignoriert den Rat seines ihm treu ergebenen Paladins Roland, auf diesen falschen Handel nicht einzugehen, und lässt sich stattdessen gutgläubig von seinem intriganten und verräterischen Schwager Ganelon, der mit Marsilius verbündet ist, zum Rückzug überreden. Auf dem schmalen Passweg bei Roncesvalles überfallen die beiden daraufhin mit ihren Kriegern die von Roland befehligte Nachhut. Roland kämpft verwegen und bringt so manchen Muslim mit seinem Wunderschwert Durandal zu Fall. Doch die Übermacht der Sarazenen ist zu groß. Rolands Mannen fallen einer nach dem anderen. Als er bereits tödlich verletzt ist, nimmt er endlich sein berühmtes Signalhorn Olifant und bläst mit solcher Kraft hinein, dass es ihm das Herz zerreißt. Als Karl dies hört, galoppiert er los, doch er findet nur noch die toten Gefährten vor. Der Renaissance-Dichter Ariost machte aus dem Stoff ein Epos, das den Namen Orlando Furioso, der rasende Roland, trägt. Es wurde 1521 veröffentlicht und zählt zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur. Den Rahmen der Handlung bildet auch hier der Glaubenskrieg Karls gegen die Sarazenen. Doch was sich dann auf dem Schauplatz des Geschehens tummelt, ist ein gigantisches Aufgebot an ritterlichen Helden, exotischen Heiden, Fabelwesen, Zauberern und einer verführerischen Prinzessin aus China, die den edlen Rittern und Fürsten derart den Kopf verdreht, dass diese nur noch in blinder Leidenschaft aufeinander einschlagen, um am Ende doch des erwarteten Liebeslohns verlustig zu gehen. Am schlimmsten von allen trifft es Roland, der darüber den Verstand verliert. Das schöne, aber ziemlich durchtriebene Geschöpf teilt nämlich am Ende nicht das Bett mit dem Ritter, der ihr in hitzigen Duellen und Schlachten seine Welt zu Füßen zu legen versuchte, sondern mit einem einfachen sarazenischen Fußsoldaten, der ihr höchste Sinnenlust zu verschaffen weiß. Als Roland merkt, dass er das süßeste Geschöpf auf Erden ausgerechnet an einen Heiden verloren hat, schlägt er alles kurz und klein und wird zum rasenden Roland. Erst die Reise des britischen Prinzen Astolfo auf einem geflügelten Fabelwesen hinauf zum Mond bringt ihm in einer Flasche den geraubten Verstand wieder zurück. Die Sachsen, gegen die Karl den längsten Krieg seines Lebens führen sollte, waren in den Augen der Franken ein ungläubiges Volk, das Götzen anbetete und deren von Karl immer wieder angeprangerte Treulosigkeit und Wildheit zu immer neuen Auseinandersetzungen führte. Sie waren kein einheitliches Volk, sondern ganz unterschiedliche Stammesverbände oder auch einzelne Schwärme. Diese einzelnen Stämme wiederum gehörten zu drei großen Stammesverbänden, nämlich den Westfalen, den Engern und den Ostfalen. Man nimmt an, dass der Name Sachsen von dem Wort Sachs abgeleitet worden ist, ein Hiebmesser, oder aber von dem Gott Sachsnot, dem schwerttragenden Kriegsgott. Der Name weist daher auf ein kriegerisches Volk hin. Um diese Widerspenstigen dem Reich einzuverleiben und sie unter seinen königlichen Willen zu zwingen, wurde wahrscheinlich im Jahr 782 ein strenger Gesetzeskodex, die sogenannten Kapitularien, erlassen, deren Missachtung drakonische Strafen nach sich zog. Die Kapitularien zwangen die Sachsen zur Abgabe des Zehnten, das heißt 10% ihres Besitzes sowie ihres jährlich erwirtschafteten Einkommens mussten sie in Form von Getreide, Obst, Gemüse und Tieren an die im Missionssprengel entstehenden Pfarreien, Kirchen und Klöster abgeben. Es bestand zudem ein absolutes und brutalst geahndetes Versammlungsverbot, dessen einzige Ausnahme der sonntägliche Kirchgang war. Mit aller Konsequenz wurde nun versucht, mittels der Kapitularien den alten heidnischen Dämonen und Götterglauben auszutreiben. So wurde mit dem Tode bestraft, wer sich nicht an das 40-tägige Fasten hielt und Fleisch aß, es sei denn, eine Notlage habe ihn dazu veranlasst. Außerdem, wer Kirchen ausraubte oder sie in Brand steckte. Auch wer die Tochter seines Dienstherrn raubte oder gar seinen Herrn oder seine Herrin tötete, musste sterben. Wahrsager und Zauberer mussten den Pfarrern und der Kirche ausgeliefert werden. Strengstens verboten war auch das Verbrennen von Verstorbenen nach heidnischem Brauch. Auch dafür bezahlte man mit seinem Leben. Besonders hart getroffen haben dürfte die Sachsen, dass sie sich unter Androhung der Todesstrafe der Taufe unterziehen mussten und auch jedes Kind innerhalb eines Jahres getauft werden musste. Diese Härte dürfte den Sachsen so gut wie überhaupt nichts von den christlichen Idealen der Nächstenliebe, der Demut und der Achtung vor dem Leben vermittelt haben. Wie wollten die nur unzureichend ausgebildeten christlichen Priester diesem Volk, das eine Fruchtbarkeitsgöttin verehrte, auch jemals das Mysterium der Jungfrauengeburt erklären? Und dann sollten diese kriegerischen Stämme auch noch einen Gott verehren, der sich ohne jegliche Gegenwehr von seinen Feinden hatte ans Kreuz nageln lassen. Am ehesten dürften sie noch für den Heiligen Geist empfänglich gewesen sein, denn der hatte immerhin die Gestalt einer Taube. Das entsprach eher ihren Naturvorstellungen. Alles andere jedoch, ein dreieiniger Gott, der doch nur ein einziger war, überstieg bei weitem ihre Vorstellungskraft. Eine innere Einsicht oder gar Überzeugung zum Christsein hatten sie auf diese Weise nie gewinnen können. Und so lebten die heidnischen Vorstellungen weiter in ihnen. Der Dämonenglaube war weit verbreitet, weshalb die Menschen leicht zu überzeugen waren, ein anderer sei vom Teufel verführt und betreibe Zauberei oder Hexerei. Es muss gängige Sitte gewesen sein, einen solchen Verdächtigen umzubringen und ihn hernach zu verbrennen. Damit unterschieden sich die heidnischen Sachsen freilich kaum von christlichen Eiferern beider Konfessionen in späteren Jahrhunderten, nur dass sie Hexen nicht bei lebendigem Leib verbrannten, sondern vorher umbrachten. Auch Kannibalismus wurde praktiziert, denn ein verhexter Leichnam durfte verspeist werden. Und man brachte dem Teufel oder heidnischen Dämonen nicht selten Menschenopfer dar. Über all diese abergläubischen Riten wurde in Karls Reich nun die Todesstrafe verhängt. Da sie unter entsprechenden Paragraphen in den Kapitularien aufgenommen sind, kann man mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass sie auch tatsächlich gängiger Brauch waren. Es zeigt aber auch, dass der Hexen- und Teufelsglaube ein tief verwurzelter, sehr archaischer Volksglaube gewesen sein muss, ließ er sich doch selbst durch strengste Gesetze und durch eifrige Missionierung nie ganz ausrotten. Im Gegenteil, er sollte sogar noch in die grausamsten Exzesse der spätmittelalterlichen Hexenverfolgung führen. Die sächsischen Häuptlinge hatten nach der Zerstörung der Irminsul 12 Geiseln stellen müssen, die Karl und seine Krieger mit sich fortnahmen. Diese würden getötet, sollten die sächsischen Stämme sich nicht unterwerfen. Karl verteilte sie auf Klöster, ließ sie christlich erziehen und zu Missionaren ausbilden. Die Sachsen indes forderten blutige Rache für die Zerstörung ihres Heiligtums. Wieder und wieder überfielen vereinzelte Schwärme Dörfer, Klöster und Burgen. So gelang es ihnen, die als Stützpunkt bei Paderborn errichtete Karlsburg vollständig zu zerstören. Überall wurde gebrandschatzt und die Bevölkerung rücksichtslos niedergemetzelt. Sie kamen blitzschnell und überraschend. Die dicht bewaldete, undurchdringliche Landschaft mit ihren für Ortsunkundige gefährlichen und bedrohlich wirkenden Mooren bot ihnen dabei hervorragenden Schutz. Sie machten vor keiner Grenze mehr Halt und bedrohten sogar das Kloster Fulda, eines der wichtigsten Missionszentren des Frankenreichs, das zudem eine kostbare Reliquie aufbewahrte, den Leichnam des Bonifatius, der einst die Donareiche gefällt hatte. Einen gab es, der diese losen Stammesverbände der Sachsen immer wieder zusammenzuführen wusste und dessen Name wie ein Stachel in Karls Fleisch saß. Widukind. Seine Guerillataktik, die den offenen Kampf mied, waren Karls schwerfällige Panzerreiter nicht gewachsen. Er war zu schlau, zu überlegen. Er montierte seinem Pferd die Hufeisen verkehrt herum und lenkte so seine Verfolger immer wieder in die falsche Richtung. Widukind war wie ein Wolf, der gejagt wurde und doch selbst das Jagen besser beherrschte als jeder andere. Karl und sein Kronrat fassten darum einen folgenschweren Entschluss. »Das treulose und eidbrüchige Volk der Sachsen werden wir so lange bekriegen und nicht eher davon ablassen, bis sie als Geschlagene das Christentum angenommen haben oder gänzlich ausgerottet sind. Als ein Heereszug Karls im Sündelgebirge vollständig von sächsischen Kampfverbänden aufgerieben wurde und fast bis auf den letzten Mann niedergemacht worden war, zog Karl selbst mit seinem Heer bis zur Weser. Beim niedersächsischen Verden kam es 782 zum entscheidenden Kampf. Karls Truppen waren in solch waffenstarrender Übermacht erschienen, dass sie schon aufgrund dieses Anblicks den Sieg davontrugen. Die unterlegenen Sachsen versammelten sich, um sich zu unterwerfen. Doch Widukind, dem Rebellen und Anführer, war wieder einmal die Flucht gelungen. Karl sah nun keine andere Wahl mehr, als an den Gefangenen ein grausames Exempel zu statuieren. Er ließ die Rädelsführer der an den Überfällen beteiligten Stämme allesamt köpfen. Es gibt jedoch Quellen, die sogar von insgesamt 4.500 hingerichteten Sachsen sprechen, weshalb Karl für dieses Blutgericht als Sachsenschlächter in die Geschichte einging. Die durch diese blutige Strafaktion vollkommen eingeschüchterte Bevölkerung wurde zusammengetrieben und nach den gängigen Riten der Unterwerfung, feierlichen Schwüren und Zwangstaufen ins Frankenreich deportiert. Kritik kam damals für diese Bluttat keine. Erst in späteren Jahrhunderten maß man diesem Strafgericht ein anderes Gewicht bei. Aber ausgerechnet die Nationalsozialisten, jene Architekten des Massenmordes, die Deutschland im 20. Jahrhundert zurück in die Barbarei führten, benutzten dieses Blutgericht gegen die Sachsen, sprich Germanen, also gegen unsere Urväter, schamlos für ihre Propaganda. Alfred Rosenberg, Hitlers Chefideologe und von den Anklägern in den Nürnberger Prozessen als geistiger Priester der Herrenrasse bezeichnet, sorgte dafür, dass 1934 in Verden an jenem vermuteten Ort des Strafgerichts 4.500 Findelsteine im Gedenken an die hingerichteten Sachsen gesetzt wurden. Widukind, der Rebell, wurde in diesem Zuge zum großen Vorbild eines germanisch-sächsischen Helden hochstilisiert. In einer Sonnenwendfeier wurde dieser sogenannte Sachsenhain dann zu einer antichristlichen, heidnischen Stätte geweiht, an der die gesamte SS unter ihrem Chef Heinrich Himmler, diesem anderen Ideologen einer überlegenen arischen Rasse germanischen Ursprungs, aufmarschierte. Nach über 1000 Jahren kehrte so das Okkulte, das Heidnische, das Karl damals meinte ausgetrieben zu haben, als neues völkisches Religionskonstrukt wieder. In diesem Zusammenhang erhielten auch die sogenannten Externsteine, eine Sandsteinfelsformation im Teutoburger Wald, wo die nationalsozialistischen Ahnenforscher den einstigen Standpunkt der Irminsul vermuteten, einen neuheidnischen Anstrich. Doch die selbsternannte Kriegerelite im Sonnenzeichen des Hakenkreuzes, wie Rosenberg und Himmler sich so gerne sahen, sollte bald mehr mit der Endlösung der Judenfrage beschäftigt sein als mit ihrer heidnischen Ersatzreligion. 3 Jahre nach der Einweihung des Sachsenhains, den Nazis waren mittlerweile Bedenken gekommen, weil die barbarischen Sachsen ideologisch einfach zu wenig hergaben, schwenkte man plötzlich um. Adolf Hitler wollte sich in seinem Expansionsdrang nun doch lieber als Nachfolger Karls des Großen sehen. Der Untergrundkämpfer Widukind kam rasch wieder aus der Mode. Und Hitler erklärte Karl den Großen kurzerhand zu einem Deutschen, was dieser erste Europäer allerdings gar nie gewesen war. Genozid aber, also vorsätzliche Massentötungen, die das Auslöschen einer ganzen Rasse bzw. Ethnie zum Ziel haben, kann man Karl dem Großen kaum vorwerfen. Das hieße, dem Mittelalter Maßstäbe der Moderne überzustülpen. Ihm ging es vielmehr um die Integration kriegerischer, heidnischer Volksstämme, die immer wieder Raubzüge in die fränkischen Kernlande unternahmen. Karls Vision war nun einmal die Schaffung eines geeinten Reichs unter einem einzigen Glauben. ein vornehmlich hohes Ziel, wie Einhard völlig kritiklos schreibt. Diese Integration war Karl auch mit erstaunlich vielen Sachsen gelungen. Sächsische Edlinge, die den christlichen Glauben angenommen hatten, setzte er als Grafen in den ehemaligen sächsischen Siedlungsgebieten ein. Diese schloss er zu Verwaltungseinheiten, also Grafschaften oder auch Gauen zusammen. Dort hatten sie den Frieden zu wahren, die Krone und ihr Gut zu schützen und mussten sogar für ein Heeresaufgebot sorgen. Mehr und mehr erhielten sie auch die Gerichtsbarkeit in den ihnen anvertrauten Gebieten. An der Spitze dieser Verwaltung allerdings standen ausschließlich christliche Priester. Eine wirkliche Integration war Karl also noch längst nicht gelungen, es blieb nur bei Teilerfolgen. Die Vorgehensweise Karls, diese brutale Missionierung und Unterdrückung, stieß auch er auf massive Kritik, selbst aus den Reihen seiner engsten Berater. Der angelsächsische Gelehrte und Mönch Alcuin zum Beispiel kritisierte den Kirchenzehnten. Die Sachsen wurden nämlich gezwungen, jedes Jahr 10% ihres Eigentums und ihrer erwirtschafteten Lebensmittel und Güter an die Kirchen abzutreten. Die Kleinstämme schafften es oft nur mit größter Mühe, sich selbst zu ernähren. Hungersnöte waren keine Seltenheit. Eine solche Zwangsabgabe, so Alcuin, könne ein unterworfenes Volk nicht dazu bringen, aus freien Stücken und aus Überzeugung Christen zu werden. Karl folgte einige Jahre später tatsächlich seinem Rat und entschärfte die strengen Gesetze. Der dunkle Tag von Verden lastete schwer auf der Seele der Sachsen. Sie sannen auf Rache. Und kaum war Karl mit seinem Heer abgezogen, als sie auch schon ihre Kämpfe mit unverminderter Härte und Brutalität weiterführten. Überhaupt stand das Jahr 783 unter keinem guten Stern für den König. Im April verstarb seine erst 26 Jahre alte Ehefrau Hildegard im Kindbett. 9 Kinder hatte sie ihm geboren, 6 davon waren bei ihrem Tod noch am Leben, darunter die 3 Söhne Karl, Pippin und Ludwig. Karl hatte Hildegard sehr geliebt. 13 Jahre lang war sie seine Gefährtin gewesen, hatte ihn immer wieder selbst in gefährlichen Unternehmungen begleitet. Sogar bis nach Rom war sie mit ihm gereist. Nur 2,5 Monate später erhielt er die Nachricht vom Tod seiner Mutter Bertrada. Auch dies war ein schwerer Schicksalsschlag für ihn. Doch Zeit für Trauer blieb ihm kaum. Er musste an den Fortbestand der Dynastie denken. Darum heiratete er noch im selben Jahr die ostfränkische Adelstochter Fastrada. Sie war 18, ein junges Mädchen, Karl immerhin bereits 40. Einhard, der Karl selbst immer wieder in den Himmel lobt, konnte diese Schönheit mit ihrer aus seiner Sicht gefährlichen und dämonischen Ausstrahlung nicht ausstehen. Grausam sei sie gewesen und habe einen überaus schlechten Einfluss auf Karl gehabt. Dieser habe sich kaum erwehren können, so sehr habe sie ihn mit ihren Verführungskünsten umgarnt. Noch im Winter dieses Schicksalsjahres musste Karl den Kampf gegen die Sachsen wieder aufnehmen. Geschützt von seinen Kriegern verschanzte er sich mit seiner Familie in der über steil abfallende Felsen gebauten Festung Eresburg. In 2 entscheidenden Feldschlachten, die eine bei Detmold, die andere bei Osnabrück, gelang es ihm schließlich, die Sachsen empfindlich zu schlagen. Die Schlachten hatten hohe Verluste auf beiden Seiten verursacht, doch wiederum gelang es Widukind zu entkommen, ja, sich Hilfe bei den Friesen zu holen. Diese zogen nun vereint mit den sächsischen Schwärmen durch die Lande, brannten Burgen nieder, raubten Gehöfte und bäuerliche Siedlungen aus, zündeten Kirchen an und jagten die christlichen Priester davon. Karl griff zum letzten Mittel. Er ließ seine Soldaten ganze Landstriche in Sachsen verwüsten. Sie brannten Getreidefelder nieder, töteten das Vieh oder raubten lebensnotwendiges Saatgut. Brunnen wurden zugeschüttet oder das Wasser mit Tierkadavern vergiftet. Es fanden mitunter grausame Treibjagden auf Sachsen statt, ob diese nun zu den Partisanenverbänden zählten oder nicht. Diese Taktik der verbrannten Erde sollte die Bevölkerung nun endgültig zermürben und zur Aufgabe des Widerstands zwingen. Widukind musste sich allmählich die Aussichtslosigkeit der Lage eingestehen. Doch auch Karl hatte begriffen, eine Annäherung an Widukind war nur noch auf diplomatischem Wege zu bewerkstelligen. Über einheimische Boten gelang es ihm schließlich, seinem unsichtbaren Gegner Nachrichten zu übermitteln, ihn zu Verhandlungen zu überreden, ja schlussendlich sogar zur Taufe. Seinem Stand eines sächsischen Edlings angemessen, sicherte Karl Widukind freies Geleit und Straffreiheit zu und stellte zudem Geiseln zu seiner Sicherheit. Dann ließ er ihn den weiten, beschwerlichen Weg bis in den waldreichen Norden der Ardennen in die Kaiserpfalz bei Attigny antreten. In der Vatikanischen Bibliothek ist der Wortlaut des altsächsischen Taufgelöbnisses überliefert, das Widukind seinem Taufpaten Karl dem Großen in Attigny gab. Der Priester fragte den ganz in weißes Leinen gekleideten Täufling: »Forsachest du Diabole?« »Schwörst du dem Teufel ab?« Und Widukind antwortete: »Ec forsacho Diabole«, »Ich schwöre dem Teufel ab.« »Gelobist du in Gott allermächtigen Vater?« »Glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater?« »Ec golobo in Gott allermächtigen Vater«, »Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater.« »Gelobist du in Christ Gottes Suno?« »Glaubst du an Christus, Gottes Sohn?« »Ec golobo in Christ Gottes Suno«, »Ich glaube an Christus, Gottes Sohn.« »Gelobist du in Halogan Gast?« »Glaubst du an den Heiligen Geist?« »Ec gelobo in Halogan Gast«, »Ich glaube an den Heiligen Geist.« Die Kapitulation Widukinds vor Karl dem Großen führte den sächsischen Rebellen allerdings zugleich in das Dunkel der Geschichte. Nach der Taufe verliert sich seine Spur. Der Papst in Rom nahm den Sieg Karls über Widukind zum Anlass, eine 3 Tage andauernde Jubelfeier zu veranstalten. Dabei vergaß er nicht, Karl zu ermahnen, dass er zu noch weiteren Taten geboren sei. In Spanien saßen immer noch die Muslime und die Grenzen im Osten des Reichs bedrängten wilde Völker wie die Awaren. Die Aufstände der Sachsen hingegen gingen bis zu deren vollständigen Eingliederung noch bis ins Jahr 804. Erneute Deportationen von Zehntausenden waren das letzte Mittel zur gewaltsamen Integration gewesen. In Karls Familie gab es eigensinnige Frauen. Neben seiner Mutter Bertrada war dies auch seine Tante Hiltrud. Sie und Karls Vater Pippin waren, wie auch ihr Bruder Karlmann, die Kinder Karl Martells und seiner ersten Frau. Eines Tages, es war im Jahre 740, floh der damals schon mächtige Bayernherzog Odilo, der die Bischofssitze Regensburg, Passau, Freising und Salzburg gegründet hatte, an den Hof Karl Martells. In Bayern waren Aufstände ausgebrochen, die lebensbedrohlich für ihn geworden waren. Am Hofe Karl Martells begegnete er Hiltrud. Mit ihren 25 Jahren war sie für damalige Verhältnisse ein recht spätes Mädchen und der über 40-jährige Odilo war bis dahin auch so gut wie nie auf Freiersfüßen unterwegs gewesen, hatte er doch mit dem mächtigen Bonifatius einen Bischofssitz nach dem anderen aus dem Boden gehoben. Bei diesem ersten Zusammentreffen aber wurden die beiden von der plötzlichen Leidenschaft einer spät entflammten Liebe so heftig übermannt, dass sie nicht mehr voneinander lassen konnten. Da die Verbindung für beide Familien einen Machtzuwachs bedeutete, ließ man sie gewähren und sah weg. Prompt wurde Hiltrud schwanger. Das war ein unerhörter Skandal. Die Konsequenz: Odilo musste zurück nach Bayern und Hiltrud bei ihrem Vater in Chiasi bleiben. Als Karl Martell jedoch im Oktober 741 starb, hielt die resolute Hausmeierstochter nichts mehr. Sie ließ packen, die Pferde satteln und ritt mit ihrem neugeborenen Sohn Tassilo von der Pfalz in Chiasi bis nach Regensburg zu ihrem geliebten Odilo. Sie hatte, eigensinnig wie sie wohl war, eine recht lukrative Wahl getroffen, wurde sie doch mit der Eheschließung zur Herrscherin eines mächtigen Stammesherzogtums. Bald würde diese sogar versuchen, dem Frankenreich unter Hiltruds Bruder Pippin die Unabhängigkeit abzutrotzen, denn Karl Martell hatte Bayern ausdrücklich aus der Reichsteilung zwischen Pippin und Karlmann ausgeklammert. Zwar gehörte es zum Fränkischen Reich, doch es erlangte schon früh eine beachtliche Eigenständigkeit, die die bayerischen Herzöge mitunter dazu verleitete, fast ranggleich mit dem König aufzutreten. Dieses für die Karolinger provozierende Gebaren sollte Hiltruds Sohn Tassilo eines Tages zum Verhängnis werden. Odilo und seine Hiltrud konnten sich jedoch an ihrem privaten Glück nicht lange erfreuen. Tassilo war gerade 7 Jahre alt, als sein Vater starb und wurde so 748 Herzog von Bayern, denn nach bayerischem Stammesrecht war der Herzogtitel vererbbar. Da der Kleine aber noch nicht regieren konnte, wurde er der Vormundschaft seiner Mutter Hiltrud unterstellt. Als auch sie 6 Jahre später starb, wurde Tassilo im Alter von 13 Jahren nunmehr das Mündel Pippins. Mit seinem 16. Geburtstag hatte er die Volljährigkeit erreicht und wurde von Pippin in Compiègne auf dem Maifeld feierlich aus seiner Mündigkeit entlassen. Er leistete König Pippin und seinen beiden Vettern Karl und Karlmann den Treueid. 763 begleitete Tassilo Pippin auf einem Feldzug nach Aquitanien. Doch er erkrankte und sah sich gezwungen, das Heer Pippins zu verlassen. In seinem Stolz hatte es der junge Bayernherzog jedoch nicht für nötig befunden, dafür auch noch um Erlaubnis zu fragen. Schließlich war seine Erkrankung ja für jeden offensichtlich gewesen. 25 Jahre später aber sollte ihm sein Vetter Karl der Große aufgrund des Treueids und der angeblichen Fahnenflucht einen solch üblen juristischen Strick drehen, dass damit der über 200 Jahre währenden Herrschaft der stolzen Agilolfinger in Bayern ein jähes und demütigendes Ende gesetzt wurde. Gehorsam, Schweigen und Demut. Diese klösterlichen Tugenden hatte der fromme Benedikt von Nursia einst in seinen Mönchsregeln für das Klosterleben der Benediktiner festgelegt. Im Jahre 765 legte Tassilo im Geiste Benedikts den Grundstein für das Kloster Herrenchiemsee, dem noch an die 30 weitere bedeutende Gründungen folgen sollten, darunter Kloster Matzee, Kremsmünster, Innichen in Tirol und das Nonnenkloster Frauenchiemsee. Klöster wurden damals an strategisch günstig gelegenen Orten gebaut. Sie waren mächtige und widerstandsfähige christliche Missionsaußenposten, Trutzburgen des Glaubens, mittels derer Land erobert und urbar gemacht werden sollte. Das Klosterleben war hart und entbehrungsreich. Die Mönche oder Nonnen wurden zur Askese angehalten. Es gab nur eine tägliche Hauptmahlzeit. Das Brot wurde rationiert, abends gab es noch eine Kleinigkeit zur Stärkung. Auf Fleisch wurde so gut wie ganz verzichtet. Wein gab es zwar, aber nur in geringer Menge, denn Enthaltsamkeit galt als klösterliche Tugend. Der Schlaf war auf 4 Stunden begrenzt. Um Mitternacht wurde zum Nachtgottesdienst geweckt. Dieser ging über 2 Stunden. Danach konnte man lesen oder seinen natürlichen Bedürfnissen nachgehen. Dann folgten bei Tagesanbruch die Laudes, um 6 Uhr früh das Morgengebet, um 9 Uhr als Stundengebet die Terz, um 12 das Mittagsgebet und um 3 wiederum als Stundengebet der Non. Das Abendgebet betete man um 6 und die Komplett, das Nachtgebet, schließlich um 9 Uhr abends. Dazwischen wurde hart gearbeitet, denn Müßiggang, so der heilige Benedikt, sei eine Sünde und verleite zu einer weiteren, nämlich dem Geschwätz. Aus diesem klösterlichen Ablauf leitete sich später der für Benediktiner typische Spruch Ora et labora et lege ab, also bete, arbeite und lies. Die Aufgaben der Klöster lagen im frühen Mittelalter vor allem in der Christianisierung heidnischer Stämme. Ihre Ausrichtung war religiös, aber die Klöster waren zugleich auch richtige Wirtschaftsunternehmen mit straffer Organisation. Die Reicheren unter ihnen hatten riesige Güter zu bewirtschaften. Die Mönche pflanzten Obst, Gemüse und Getreide an, betrieben Viehzucht in großem Stil, kultivierten Wein, brauten Bier, besaßen Mühlen, um die klostereigenen Bäckereien zu versorgen. Oft mussten sie mehrere hundert Menschen ernähren, nicht nur Mönche, sondern auch Knechte, die für sie tätig waren, oder Gäste, die im Kloster weilten. Ein ganzes Heer an Handwerkern besorgte die ständigen Erneuerungen und Reparaturen. Mittels der Klostergärten wurde ein umfangreiches und gründliches Wissen um die Pflanzenheilkunde aufgebaut. Ihre kulturellen Leistungen trugen zu einer sich rasch entwickelnden Kultivierung der nach wie vor archaisch geprägten Sitten der adligen wie ländlichen Bevölkerung bei. In den großen Klöstern gab es Skriptorien und wertvolle Bibliotheken. Sie waren von daher die einzigen Stätten der Bildung. Nur im Kloster lernte man gründlich lesen und schreiben. Bekamen sie auch noch das eigene Münzrecht, waren sie die eigentlichen Quellen des Reichtums im Lande. Den Vorsitz der Klöster aber und der vier Bistümer in Salzburg, Freising, Passau und Regensburg führte nicht etwa ein Geistlicher, sondern der bayerische Herzog Tassilo höchstpersönlich. Mit dieser kirchlichen Macht und ihrem unermesslichen Reichtum im Rücken war er einer der mächtigsten Herrscher im Reich. Im Jahre 763 nahm er Kontakt zu den Langobarden in Pavia auf und freite um Luitperga, die Tochter des Langobardenkönigs Desiderius. Sie wurde seine Ehefrau. Zu ihrem Verdruss verhielt Tassilo sich aber 771 völlig zurückhaltend, als Karl der Große Luitpergas Schwester wieder zurück zu ihrem Vater nach Pavia schickte und diesem damit gleichzeitig den Krieg erklärte. Noch nicht einmal die Alpenpässe würde Tassilo sperren, sollten Karls Armeen in den Süden vorrücken. Luitperga hasste Karl abgrundtief. Er hatte ihre Familie zutiefst gedemütigt. Doch es gelang ihr nicht, ihren Mann aus seiner bayerischen Behäbigkeit zu reißen. Tassilo wollte keinen Konflikt mit Karl heraufbeschwören, darum saß er das Problem einfach aus. Als Karl wenig später Tassilos Cousine Hildegard heiratete, war der Familienfrieden für den Bayer wiederhergestellt. 772 gelang es Tassilo, die im Osten bedrohlich anrückenden Stämme der heidnischen Karantanen zu besiegen. Diese waren ein wilder slawischer Volksstamm, der im Gebiet des heutigen Kärntens siedelte und sich ausbreitete. Dem Salzburger Erzbischof Arn hatte er die Missionierung aufgetragen. Der ging nicht mit dem Schwert los, sondern packte die Karantanen an ihrer Sinnenlust. Diejenigen nämlich unter ihnen, die sich hatten taufen lassen, wurden überall in den Missionsstationen wie Könige bewirtet. Da bekamen einfache Knechte so viel an köstlichen Speisen aufgetischt, dass sich die Tischplatten bogen. Edelste Weine wurden ihnen in goldenen Bechern serviert. Ihre heidnischen Herren dagegen wurden draußen vor der Tür mit einer kargen Mahlzeit abgespeist und bekamen schlechten Wein aus vor Schmutz starrenden Krügen zu trinken. »Was ist das für eine Unsitte?« beschwerten sich die Herren. Doch von den Priestern bekamen sie nur zu hören, »Ihr Ungläubigen seid es nicht wert, mit denen an einem Tisch zu sitzen, die aus den heiligen Wassern wiedergeboren wurden. Ihr werdet darum, wie die Hunde, draußen eure Mahlzeit zu euch nehmen.« Scharenweise ließen sich da die noch zögernden Karantanen bekehren. Kärnten wurde in der Folge Bayern einverleibt. Mit der erfolgreichen und vor allem friedlichen Christianisierung der Karantanen war Tassilo vollends auf dem Zenit seiner Macht. Ein Jahr später zog er nach Rom, wo der neu gewählte Papst Hadrian Tassilos und Luitpergas Sohn Theodo an Pfingsten 772 taufte und salbte. Damit war der Papst Taufpate des bayerischen Thronerben geworden und dieser durch die Salbung ebenbürtig mit den Thronerben Karls. Tassilo war nun fast ranggleich mit seinem Vetter Karl dem Großen. Als Karl jedoch Tassilos Schwiegervater, den Langobardenkönig Desiderius, besiegte und sich 774 dessen Krone auf sein Haupt setzte, stand Tassilo mit Bayern plötzlich ganz alleine in dem nach Vereinheitlichung strebenden fränkischen Imperium. Von jetzt an war Tassilo Karl regelrecht ein Dorn im Auge. Im Jahr 781, Karl hatte seine beiden Söhne vom Papst in Rom zu Unterkönigen salben lassen, berief der fränkische König nach seiner Rückkehr einen Hoftag in Worms ein. Den bislang schwankenden Papst hatte er durch die Zusicherung der geforderten Territorien aus der pipinischen Schenkung wieder ganz auf seine Seite bringen können. Tassilo rieb sich verwundert die Augen, als eine Abordnung, bestehend aus fränkischen wie päpstlichen Botschaftern, ohne Vorankündigung bei ihm in Regensburg auftauchte und ihn ermahnte und beschwörte, er möge seines früher gegebenen Eides eingedenk sein und nicht anders handeln, als er es schon lange zuvor König Pippin und dem großen König Herrn Karl und den Franken geschworen habe. Es blieb ihm also nichts anderes übrig, als in Worms noch 781 seinen Treueid gegenüber Karl zu erneuern. Noch dachte er sich nichts dabei. 783, als Karls Frau Hildegard und dann auch noch seine Mutter Bertrada starben, gab es für ihn nun keinen Grund mehr, Rücksicht auf die bayerische Verwandtschaft zu nehmen. Das Verhängnis nahm seinen Lauf. Erste Gefechte fränkischer Truppenverbände an den bayerischen Landesgrenzen fanden bereits ein Jahr später statt. Karls Machtdemonstrationen waren überzeugend und gaben dem Großteil des bayerischen Adels hinreichend Anlass, sich von Tassilo abzuwenden und zum mächtigeren Frankenkönig überzulaufen. Im Jahre 787 weilte Karl wieder in Rom, da er gegen Tassilos Schwager Herzog Arichis von Benevent zu Felde gezogen war, der ebenfalls Unabhängigkeitsbestrebungen an den Tag gelegt hatte. Noch bevor es überhaupt zu einem Ausgleich kommen konnte, verstarb Arichis allerdings. Tassilo sah nun seine Felle davonschwimmen und sandte eiligst Boten zu Papst Hadrian mit der Bitte, zwischen ihm und Karl Friedensbedingungen auszuhandeln. Doch dabei gingen seine Boten etwas zu weit, denn sie forderten die Unverletzlichkeit der bayerischen Grenzen und dass Bayern ein selbstständiges Herzogtum bleiben soll. Das war ein klarer Verstoß gegen den geleisteten Treueid. Karl ließ die Verhandlungen voller Empörung platzen und sofort stellte sich der Papst auf seine Seite. Niedergeschlagen kehrten die Boten zurück, im Gepäck das für Tassilo Unvorstellbare. Die Androhung des päpstlichen Bannfluchs, die für einen Christen schlimmste Strafe im Mittelalter. Langsam ahnte Tassilo, was ihm blühte. Karl bestellte ihn daraufhin noch im Frühjahr 787 zum nächsten Reichstag, der wiederum in Worms stattfinden sollte. Doch Tassilo verweigerte den Befehl und kam nicht. Karl fackelte nicht lange. In drei Heeressäulen marschierte er gegen Bayern. Er selbst stand mit seinem Heer auf dem Lechfeld bei Augsburg. Derart in die Enge getrieben, übergab Tassilo Karl sein Herzogtum mittels einer symbolischen Geste. Er reichte ihm einen Kommandostab, das Zeichen seiner Herrschaft, und erneuerte in einer öffentlichen Zeremonie feierlich den Treueid. Ungeachtet dessen wurde im Juni 788 auf der Reichsversammlung in Ingelheim sein Schicksal nun vollends besiegelt. Sein Treueid wurde ihm jetzt nämlich als Vasallen- oder Lehneid ausgelegt. Fassungslos nahm Tassilo, der entwaffnet auf der Anklagebank saß, das Urteil entgegen. Mit der Begründung, Bayern sei kein eigenständiges Herzogtum, er habe es lediglich als Lehen erhalten, wurde er des Treuebruchs am König überführt. Zudem kam noch ein zweiter Anklagepunkt auf den Tisch: Verrat. Tassilo habe versucht, mit den Awaren, einem kriegerischen Volksstamm in der ungarischen Tiefebene, ein Bündnis gegen die Franken zu schließen. Und noch eine dritte, äußerst gewichtige Anklage wurde vorgetragen. Vor mehr als 25 Jahren habe Tassilo ohne Erlaubnis das Heer Pipins verlassen. Kurioserweise bezeugten dies sogar einige der anwesenden Sachsen, die damals allerdings noch gar nicht mit Pipin nach Aquitanien gezogen sein konnten. Dieses unerlaubte Entfernen, er hatte die Truppe damals ja wegen Krankheit verlassen, wurde Tassilo jetzt als Herislitz, als Fahnenflucht ausgelegt. Herislitz galt als Majestätsbeleidigung und auf sie stand der Tod. Die Verhandlung endete in einem Furor. Alle schrien wild durcheinander und forderten in grenzenlosem Hass und rasender Wut: »Tod! Tod dem Verräter! Der Bayer muss sterben!« Es war ein schauerlicher Racheruf, der sich durch die Hallen der Pfalz zog. Dieser Tumult, so steht es in den Reichsannalen, war das Signal für Karl. Während aber alle einstimmig ihm zuriefen, er solle den todbringenden Richterspruch fällen, erreichte der genannte fromme König Karl voll Erbarmen aus Liebe zu Gott und weil er sein Vetter war, dass er nicht sterben musste. Der milde Karl hatte ein ganz anderes Urteil im Sinn. Er ließ seinen Vetter Tassilo und dessen Sohn Theodo scheren und in ein Kloster verbringen. Luitperga, seine Frau, die sich in Karls Augen mitschuldig gemacht hatte, schickte er mitsamt ihren Töchtern ebenfalls ins Kloster. 6 Jahre später erschien auf der Synode von Frankfurt ein von ständigem Fasten, schwerer körperlicher Arbeit und mangelndem Schlaf, kurzum ein von der Klosterhaft schwer gezeichneter Mönch, Tassilo. Noch einmal musste er die Demütigungen Karls über sich ergehen lassen, seinen angeblichen Treuebruch öffentlich sühnen und Karl um Vergebung anflehen. Er erkannte das Urteil von 788 in aller Konsequenz an und verzichtete damit nicht nur auf alle seine Rechtsansprüche und seine Besitztümer, sondern auch auf die seiner Frau Luitperga und seiner Kinder. Tassilo und seine Familie verschwanden endgültig aus der Geschichte. Die Awaren, die angeblich mit Tassilo verbündet gewesen waren, Einhard nennt sie Hunnen, kamen ursprünglich aus entfernten innerasiatischen Gebieten jenseits des Kaukasus. Mit der Völkerwanderung waren diese nomadischen Sippen schließlich immer westlicher bis an die Grenzen des Byzantinischen Reichs vorgedrungen und hatten eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der durch sie schwer in Bedrängnis geratene byzantinische Kaiser versuchte, diese wilden Reiterhorden mit Zahlungen von ungeheuren Mengen an Gold- und Silbermünzen zu besänftigen, damit sie Byzanz vor anderen Steppenvölkern schützten. Bald besiedelten die Awaren die ehemalige römische Provinz Pannonien in etwa das Gebiet der heutigen ungarischen Tiefebene. Die Langobarden, die bis dahin in diesem Gebiet siedelten, waren aus Pannonien ins östliche Italien abgedrängt worden. Von da an konnten die awarischen Herrscher, die Kagane, ihre Vormacht auf dem Balkan ausbauen. Im Westen reichte ihr Gebiet bis zum Wienerwald und dem heutigen Oberösterreich, wo der Fluss Enz die Grenze bildete. Die Kagane herrschten despotisch über ihre Stämme. Verfehlungen wurden mit drakonischen Strafen geahndet, weshalb diese Tataren mit ihren hüftlangen, verfilzten Zöpfen als die gehorsamsten Untertanen im ganzen Reich galten. »Nicht durch Liebe, sondern durch Angst werden sie beherrscht«, schreibt ein Chronist. Dieses Reitervolk hatte eine überlegene Kampftechnik zu Pferde. Die Awaren benutzten als erste eiserne Steigbügel, die es ihnen ermöglichten, im Sattel zu stehen. Dadurch konnten sie besser zielen und ihre Pfeile aus ihren gefürchteten Reflexbögen abschießen. Sie hatten eine tödliche Durchschlagskraft, kein Brustpanzer hielt der Wucht des Aufpralls stand. Ihre über Jahrhunderte hinweg angehäuften Schätze horteten die Awaren in der Mitte ihres Reichs an einem zentralen Lagerplatz, dem sogenannten Ring der Awaren. Dies war auch die Residenz des Kagans. Notker der Stammler beschreibt diesen Platz als einen von 9 Ringen umgebenen Ort. Riesige Holzstämme bildeten jeweils die bis zu 6 Meter breiten Ringwälle, die mit Steinen und Lehm aufgefüllt wurden. Diese Füllung wurde oben flachgetreten und mit Rasen bepflanzt. Die Schutzanlagen enthielten nur wenige Durchgänge, mächtige Holztore, die man jederzeit verschließen konnte. Zwischen den einzelnen Ringen bzw. Schutzwällen siedelten Menschen in kleinen Dörfern und Ortschaften. Über Hornsignale wurden heranrückende Feinde gemeldet oder aber der Befehl zum Ausrücken erteilt. Als Karl der Große nach dem Sturz Tassilos Bayern ins Fränkische Reich eingliederte, waren die Awaren aufs Äußerste alarmiert und gingen zu Angriffen über. Laut Einhard sollte der Krieg gegen die Awaren mit Ausnahme des Sachsenkrieges der größte Kampf in Karls Leben werden. 12 Jahre lang dauerte er, von 791 bis 803. Am Ende gewann ihn Karl der Große. Das Awarenreich wurde vollkommen zerschlagen. In der Folge gingen die Awaren in den südslawischen Völkern auf, die allmählich in das eroberte Gebiet nachrückten. Der Beginn der Awarenkriege sah jedoch zunächst düster für Karl aus. Nach einem ersten erfolglosen Feldzug durch das menschenleere und weglose Pannonien, den Karl höchstpersönlich anführte, kam nach blutigen Überfällen der Awaren aus dem Hinterhalt eine Katastrophe auf die Franken zu. Eine Seuche verbreitete sich rasch im Heer, der fast alle Pferde zum Opfer fielen. Es blieb den Soldaten nichts anderes übrig, als zu Fuß den Rückmarsch anzutreten. Wo sie konnten, hinterließen sie dennoch ein Bild der Zerstörung. Karl war in weiteren Kriegen gegen die Sachsen verwickelt, als im Jahr 795 dem Markgrafen Erich von Friaul und Karls 18-jährigen Sohn Pippin, dem König Italiens, der entscheidende Durchbruch gelang. Sie erreichten mit ihren Truppen die Ringburgen zwischen Donau und Theiß und stürmten das zentrale Lager, den Ring der Awaren. Was sie dort zu sehen bekamen, raubte ihnen fast den Verstand. Dort lag, gehortet über Jahrhunderte, der sagenhafte Schatz der Awaren. Man kann sich nicht erinnern, dass sich die Franken je in einem anderen Krieg durch erbeutete Schätze und Reichtümer mehr bereicherten, schildert Einhard den sensationellen Fund. Um ihn nach der Unterwerfung des awarischen Herrschers aus dem Ring abzutransportieren, benötigten die Eroberer an die 15 vierspännige Ochsenkarren. Karl verschenkte die Beute großzügig an Kirchen, Klöster und hohe Adlige und nahm auch einen großen Teil für sich selbst in Anspruch. Endlich hatte er genügend Geld beisammen, um Aachen als prachtvolle Residenz auszubauen. Der Schatz der Awaren erhielt in der eigens für ihn eingerichteten Schatzkammer in der neuen Königspfalz Aachen eine neue Bleibe. Einer jedoch, der sich zeitlebens die Unterwerfung der heidnischen Völker und deren Christianisierung auf die Fahnen geschrieben hatte, konnte sich nicht mehr an seinem Anteil am Awarenschatz freuen, Papst Hadrian. Er hatte die Geschicke des Vatikans fast 24 Jahre lang bestimmt. Am ersten Weihnachtsfeiertag 795 war er in Rom verstorben. Karl der Große war erschüttert, als er die Nachricht erhielt. Noch während Karl sich mitten im Kampf gegen die Awaren befand, bahnte sich in seiner Familie ein Drama an. Die Hintergründe dafür lagen über 20 Jahre zurück. Pippin, Karls Erstgeborener, hatte seit der Verstoßung seiner Mutter Himiltrud einen schweren Stand. Wegen Karls politischer Zweckehe mit der Tochter des Langobardenkönigs war er zum Bastard erklärt worden, gerade mal 1 oder 2 Jahre alt. Als sich bei dem Heranwachsenden immer deutlicher ein Buckel herausbildete, wurde er zur Zielscheibe beißenden Spotts. Eine solche Missbildung galt damals als Makel, Versehrtheit und Königswürde schlossen sich aus. Ostern 781, Pippin der Bucklige war gerade 11 oder 12 Jahre alt, wurde er offiziell aus der Königswürde ausgeschlossen. Sein jüngerer Halbbruder, der 4-jährige Karlmann, wurde in Rom von Papst Hadrian persönlich umgetauft und erhielt nun seinerseits den Namen des ersten Karolingerkönigs Pippin. Außerdem wurde der neue Pippin zum König von Italien gesalbt, dessen jüngerer Bruder Ludwig zum König von Aquitanien. Karl ließ auch keinen Zweifel daran, dass sein zweitältester Sohn Karl aus der Ehe mit Hildegard eines Tages sein Nachfolger als König der Franken werden solle. Pippin der Bucklige blieb zwar am Hof des Vaters und erhielt die für Karls Kinder übliche Ausbildung, aber aus der Thronfolge hatte man ihn ausgeschlossen. Der Bucklige mit dem schönen Antlitz stand im Abseits der Geschichte. Über 10 Jahre später ließ sich der seit seiner Kindheit verhöhnte Königssohn nun von rebellischen fränkischen Adligen zu einer fürchterlichen Tat überreden, der Beseitigung des eigenen Vaters und der Halbbrüder mit dem Ziel, selbst König des Frankenreichs zu werden. Sein Leben lang hatte er den Kürzeren gezogen, jetzt war die Gelegenheit zur Rache plötzlich zum Greifen nah. Er hätte eigentlich mit einem Tross zu seinem Vater nach Regensburg reiten sollen, von wo aus Karl weitere Feldzüge gegen die Awaren plante. Doch Pippin schob eine Erkrankung vor. Dies gab ihm genügend Aufschub, sich mit seinen Verschwörern zu treffen. An einem geheimen Ort planten sie die Ermordung Karls. Doch die Verschwörung flog auf und die Namen der Rebellen wurden umgehend dem König mitgeteilt. Auf Hochverrat standen drakonische Strafen, und so wurde ein Teil der Verschwörer geblendet, ein anderer zum Tod am Galgen verurteilt, wieder andere wurden enthauptet. Nur Pippin als Königssohn fand die Gnade Karls. Er wurde geschoren und bis ans Ende seines Lebens als einfacher Mönch in das Kloster Prüm gesperrt. Königin Fastrada, die vierte Frau Karls, starb mit 28 Jahren am 10. August 794 während der Synode in Frankfurt. Karl war untröstlich. Ihr Tod wurde Inhalt einer Sage, die sich bis heute erhalten hat. Die schöne Fastrada, so heißt es darin, habe Karl ihr Leben lang mit magischem Liebeszauber an sich zu fesseln vermocht. Diese Kraft verlieh ihr ein besonderer Zauberring. Durch ihn konnte ihr dämonisches Wesen Karl auch noch nach ihrem Tod beherrschen. In seinem grenzenlosen Schmerz trug er die innig Geliebte in ein Turmzimmer, wo er sich einschloss und Tag und Nacht an ihrer sterblichen Hülle wachte, sie liebkoste und küsste, in der Hoffnung, sie würde ihre Augen wieder öffnen. Nun lebte in der Burg auch ein Bischof namens Turpin, dem der süßliche Geruch des Todes allmählich allzu penetrant in die Nase stieg. Beherzt schritt er darum eines Tages die Wendeltreppe hinauf, verschaffte sich Einlass, schob den weinenden Karl beiseite und ging auf die Tote zu. Mit einem entschlossenen Griff unter ihre Zunge entnahm er ihr den Ring, den sie sich vor ihrem Tod in den Mund gesteckt hatte. Damit war der Zauber fürs Erste gebrochen. Karl gab den Leichnam frei. Doch wohin nun mit diesem verhexten Ring? Der Bischof wollte ihn auch nicht, denn wer ihn trug, so hieß es, dem galt Karls innigste Zuneigung. Eine Weile hatte er diesen Vorteil zwar genossen, Karl beschenkte ihn nämlich großzügig, aber dann schämte sich der Gottesdiener für den faulen Zauber. Also beschloss er, den Ring wieder loszuwerden. Als er mit seinem Pferd eine etwas abgelegene, waldreiche Gegend durchstreifte, warf er ihn in hohem Bogen von sich. Der Ring fiel in eine der zahlreichen Quellen, die dort sprudelten. Doch seine Zauberkraft verlor er nicht. Selbst vom tiefen Grund des Sees aus wirkte seine magische Anziehungskraft noch auf Karl, weshalb er beschloss, an diesen Quellen eine prachtvolle Residenz und einen Dom zu erbauen, So sei Aachen entstanden. Noch am Begräbnistag Papst Hadrians, dem zweiten Weihnachtsfeiertag 795, wurde in aller Eile ein neuer Papst gewählt, Leo der Dritte. Er war gebürtiger Römer, jedoch nicht von solch vornehmer Herkunft wie sein Vorgänger. Im Lateran erzogen, hatte er es zum Kardinalpresbyter von Santa Susanna und zum Verwalter der päpstlichen Kleider- und Nähkammer gebracht. Nach seiner Weihe sandte er an Karl die Schlüssel vom Grab Petri und das Banner der Stadt Rom und setzte damit fort, was Hadrian begonnen hatte, nämlich den fränkischen König als Schutzherrn Roms an das Papsttum zu binden. Leo III. Muss geahnt haben, dass er Karls Schutz eines Tages dringend brauchen würde. Sein Vorgänger hatte innerhalb seiner aristokratischen Familie großzügig Ämter in den einflussreichsten Positionen verteilt. Diese Vetternwirtschaft betrieb nun seinerseits Leo III., indem er die Verwandtschaft seines Vorgängers schon aus reinem Selbstschutz aus ihren Ämtern jagte und diese mit Vertrauten aus seinen eigenen Reihen besetzte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die geschasste Hocharistokratie sich an diesem Emporkömmling aus dem niederen Volk rächen würde. 3 Jahre war er im Amt, als Leo III. Opfer eines blutigen Attentats wurde. Am 25. April 799, dem Fest des heiligen Markus, ritt er in einer feierlichen Prozession vom Lateran aus durch die Straßen Roms zur Basilika San Lorenzo. Fast hatte er sein Ziel erreicht. Doch an einem auf dem Weg liegenden Kloster lauerten ihm die Verschwörer auf. Mit gezückten Schwertern kamen sie aus den Seitengassen, schirmten ihn von der Prozession ab und warfen ihn vom Pferd. Nachdem sie ihm seine päpstlichen Gewänder vom Leib gerissen hatten, stachen sie mit Dolchen auf ihn ein. Die Zunge wollten sie ihm ausreißen und die Augen ausstechen. Ihr Opfer jedoch wehrte sich nach Leibeskräften. Noch bevor das entsetzte Volk begriff, was geschehen war, schleppten die Attentäter den Schwerverletzten in das nahestehende Kloster, wo sie ihn in einer Blutlache vor dem Altar liegen ließen. Blind und der Sprache nicht mehr mächtig, bat er Gott um ein Wunder. Und siehe da, es geschah. Der Apostel Petrus gab dem Papst das Augenlicht wieder und die Zunge heilte ebenfalls. Außerdem sandte er ihm einen treuen Kämmerer, mit dessen Hilfe er sich abseilen und nach St. Peter retten konnte. Bald erreichte über berittene Boten die Nachricht vom Attentat auch Karl. Doch er, der Beschützer des Papstes, war zu sehr mit den Kriegen gegen die Sachsen und andere heidnische Stämme beschäftigt, als dass er selbst nach Rom hätte eilen können. Vielmehr riet er dem Papst, zu ihm ins Frankenreich zu fliehen. Er stellte ihm ein Heer, das sein Sohn Pippin anführte. 3 Monate später traf der Papst auch tatsächlich in Karls Heerlager in Paderborn ein. Er war zwar erschöpft, aber auf wundersame Weise unversehrt. »Bringt mich vor Davids erhabenes Angesicht, ihr Herren! Ich möchte den Vater und Leuchtturm Europas begrüßen«, rief er den Delegierten Karls zu. Die beiden Häupter der Christenheit schlossen sich gerührt in die Arme. Karl ließ Hymnen auf den Papst singen und am Ende schäumten im Heerlager die mit reichlich süßem Falerner Wein immer wieder aufgefüllten Becher über. Aus Tours traf von Karls Ratgeber und Freund Alcuin eine Botschaft ein, deren Inhalt ganz unverblümt zeigt, wer in der Weltpolitik jetzt noch das alleinige Sagen hatte. »Süßester David«, so nennt Alcuin Karl, »bis jetzt gab es 3 allerhöchste Personen in der Welt. Da ist zum einen der Papst, der als Stellvertreter des Apostels Paulus auf dessen Stuhl sitzt. Dann gibt es das Kaisertum in Byzanz mit seiner weltlichen Macht. Aber dort wurde der Kaiser auf gottlose Weise abgesetzt. An 3. Stelle steht die königliche Würde, zu der dich die Gnade unseres Herrn Jesus Christus erhoben hat. Denn du überragst die anderen an Würde. Du bist berühmter an Weisheit und erhabener durch die Würde des Königreiches. Auf dir allein liegt das Heil der Kirche Christi beschlossen. Der Universalgelehrte Alcuin brachte es auf den Punkt. In Byzanz herrschte nicht mehr der rechtmäßige Kaiser Konstantin, sondern seine Mutter Irene. Sie hatte dies zwar schon nach dem Tod ihres Mannes stellvertretend für ihren kleinen Sohn bis zu dessen Volljährigkeit getan, aber nach seiner Regierungsübernahme sah sie in ihm einen Versager und zettelte einen Aufstand gegen Konstantin an, gegen ihren eigenen Sohn. Sie ließ ihn gefangen setzen und blenden. Kurz darauf verstarb er und sie wurde Alleinherrscherin. Eine Frau auf dem Kaiserthron, noch dazu eine solch grausame, war eine Umkehr des göttlichen Willens, ein Teufelswerk. Aber auch der Papst hatte keine Macht, war er doch von seinen Attentätern letztlich aus Rom vertrieben worden. Zudem hatte man Anklagepunkte gegen ihn erhoben, die man nicht einfach unter den Tisch würde kehren können. Unzucht, Meineid, Ämtermissbrauch standen auf der Liste der Vergehen. Der Papst hatte gehofft, dass Karl ihn mit geballter Heeresmacht wieder zurück nach Rom bringen würde, um ihm dort die sichere Rückkehr auf den apostolischen Stuhl zu ermöglichen, doch Karl war vorsichtig und kündigte lieber die Einberufung eines Tribunals an. Der Vorgang musste untersucht werden. Er selbst wollte den Vorsitz des Tribunals führen. Im November 799 kehrte der Papst unter dem Schutz fränkischer Truppen nach Rom zurück. Jedoch ohne Karl, denn der sah die Bekämpfung der Sachsen nach wie vor als vorrangig an. Zu dieser Zeit etwa nahm Karl auch Beziehungen zum Abbasiden-Kalif Harun ar-Raschid in Bagdad auf. Es gab zwei Gründe, warum der christliche König mit dem muslimischen Herrscher diplomatische Beziehungen aufnahm. Zum einen hatte man einen gemeinsamen Gegner in Spanien sitzen, nämlich den Emir von Córdoba. Und zum anderen hatte Karl gerne einen mächtigen Mitstreiter an seiner Seite, wenn es galt, Byzanz in Schach zu halten. So begeistert sei der Kalif von Karl gewesen, dass er ihm die Herrschaft über Jerusalem geschenkt habe, berichtet Einhard. Karl verstand sich damit als wichtigster Beschützer der Christen, die in entfernten Ländern unter fremder Herrschaft standen. Wertvolle Geschenke wurden über Tausende von Kilometern ausgetauscht. Das Aufsehenerregendste aber war ein weißer Kriegselefant namens Abul Abbas. Dieser kam im Juni 802 in Karls Residenz in Aachen an und zog große Mengen von Schaulustigen an. Es war der erste Elefant nördlich der Alpen. Karl sah in ihm das Zeichen seiner Königswürde und nahm ihn, so oft er konnte, mit auf seine Reisen. Mächtiger als Karl war in diesem historischen Moment niemand mehr auf der Welt. Alcuin riet ihm daher eindringlich, sich der Sache in Rom endlich anzunehmen. Im Spätsommer des Jahres 800 machte sich Karl schließlich auf den Weg nach Rom, um, wie Einhard schreibt, die verworrenen Zustände der Kirche zu ordnen. Schon vor den Toren Roms eilte ihm der Papst entgegen und bereitete ihm einen triumphalen Empfang. Dies entsprach zwar nicht dem vorgeschriebenen Zeremoniell, aber der Papst schien seinem Retter alle Ehrerbietungen erweisen zu wollen, die man Jahrhunderte vorher höchstens einem römischen Kaiser erwiesen hätte. Unter dem Vorsitz Karls fand Anfang Dezember dann das Tribunal statt. Wer aber sollte es wagen, Richter zu sein über den Stellvertreter Christi? Den Papst durfte niemand richten. Darum legte er schließlich vor aller Augen einen Reinigungseid ab. Ich, Leo, Pontifex der römischen Kirche, reinige mich vor Gott, der das Gewissen kennt, vor seinen Engeln und dem heiligen Petrus, in dessen Kirche wir stehen, dass ich die Verbrechen, die man mir vorwirft, weder begangen habe, noch habe begehen lassen. Ihm zur Seite stand Karl gemeinsam mit den mächtigsten Bischöfen des Frankenreichs. Die belastende Anklage war mit dem Reinigungseid vom Tisch. Alle sangen nun inbrünstig und aus tiefster Überzeugung das Te Deum Laudamus. Selbst Karl, der sonst wegen seiner Fistelstimme nur sehr leise im Chor mitsang, war deutlich zu hören. Am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember 800, hielt Karl sich zum Gottesdienst in der alten Petersbasilika auf. Er kniete auf dem roten Porphyrkreis und betete. Scheinbar einer göttlichen Eingebung folgend, griff der Papst nach einer kostbaren Krone hinter sich und setzte sie dem verblüfften Karl aufs Haupt. Sofort folgten begeisterte Zurufe der Kirchgänger. Dem erhabenen Karl, dem von Gott gekrönten und friedspendenden Imperator der Römer, Leben und Sieg! Dann wurde er nach den anschließenden Laudesgesängen, nach der Sitte der römischen Kaiser, durch Kniefall geehrt und war von nun an kein Patricius Romanorum, kein Schutzherr der Römer mehr, sondern Kaiser und Augustus. Hätte Karl von der Absicht des Papstes gewusst, schreibt Einhard, wäre er nie in die Peterskirche gegangen. Der Titel sei ihm nämlich anfangs schwer zuwider gewesen. War Karl wirklich von der Krönung überrascht worden? Wohl kaum, denn er hatte während der Zeremonie bereits Krönungskleider getragen, nämlich eine Tunika und darüber den langen, goldgewirkten Krönungsmantel und rote Krönungsschuhe. Im Anschluss an die Krönung salbte Leo III. Nicht nur Karl mit dem heiligen Chrisma, dem geweihten Salböl, sondern auch seinen gleichnamigen Sohn zum Mitkönig. Karl war über das Zeremoniell, mit dem Papst Leo ihn überrascht hatte, verärgert. Denn Leo war ihm zuvorgekommen und hatte ihm die Kaiserkrone aus seiner eigenen Hand überreicht. Sie hätte aber durch zustimmende Rufe aus den Reihen der fränkischen Fürsten, der Kirchenfürsten und der römischen Adligen kommen müssen. Jetzt sah es so aus, als habe Papst Leo König Karl zum Kaiser erhoben. Durch diese Verdrehung der Zeremonie hatte er sich eine Macht verschafft, die ihm gar nicht zustand. Der Papst als Kaisermacher. Damit wäre der Kirchenfürst ranghöher als der weltliche Herrscher. Das würde noch vielen zukünftigen Kaisern nach Karl ganz gehörig aufstoßen. Dennoch, Karl war jetzt Nachfolger der römischen Cäsaren, Kaiser des Römischen Reichs. Dieses Reich, das später unter Barbarossa Heiliges Römisches Reich wurde und im 15. Jahrhundert zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, sollte über 1000 Jahre bestehen. Der letzte Kaiser in der Folge Karls war der Habsburger Franz II. Er erklärte das Reich als erloschen und legte 1806 seinen Titel ab. Von da an war er nur noch Kaiser von Österreich. Wie seine Vorfahren war Karl von Pfalz zu Pfalz gezogen, im Sommer, um militärische Kampagnen durchzuführen, im Winter, um Gerichtstage und Reichsversammlungen abzuhalten. Das Reisen zu Pferd war mühsam und anstrengend. Als Karl in Rom die prachtvollen Bauten zu sehen bekam, die Bibliotheken und Kunstschätze, wollte er für sein fränkisches Reich eine Hauptstadt bauen. Er wählte dafür Aachen, den Ort, an dem auch schon sein Vater Pippin die Schmerzen in seinen Gliedern in warmen Quellen gelindert hatte. Auch Karl war in den letzten Lebensjahren gebrechlich, er hinkte und litt wohl an der Gicht. Er badete jedoch nicht gern alleine. Wie Einhard schreibt, lud er darum nicht nur seine Söhne zum gemeinsamen Baden ein, sondern auch Adlige und Freunde. Oft badete er zusammen mit mehr als 100 Leuten. Manchmal sei Karl dabei auch recht geschwätzig gewesen, berichtet Einhard weiter, und so wird er sich wohl das eine oder andere Mal inmitten seiner Freunde im warmen Wasser sitzend über Gott und die Welt ausgelassen haben. Doch Aachen war mehr als eine kaiserliche Residenz. Aachen sollte das neue Rom, das neue Jerusalem werden. Die Aachener Pfalzkapelle mit dem achteckigen Kuppelbau, dem karolingischen Oktogon, entstand. Über 200 Jahre lang war sie nördlich der Alpen das höchste Gebäude mit der gewaltigsten Kuppel. Die Säulen hatte Karl eigens aus Italien mitgebracht. In der Westempore, im oberen Umgang der Kapelle, ließ Karl seinen schlichten marmornen Thron errichten. Die schmucklosen, einfachen Marmorplatten stammen aus der Grabeskirche in Jerusalem. Aachen wurde im Mittelalter zu einem heiligen Ort, an dem von 936 bis 1531 30 deutsche Könige gekrönt wurden. Sie alle stiegen die 6 steinernen Stufen hinauf, um auf der schlichten Holzplatte ihren Platz einzunehmen. Unter den 4 Pfeilern, auf dem der Thron steht, befindet sich ein schmaler, sehr niedriger Durchgang. Durch diesen mussten alle durchkriechen, um so ihre Demutshaltung gegenüber dem König zu bezeugen und ihm in gebührender Weise zu huldigen. Um dem Dom das nötige sakrale Gewicht zu geben, wurde Karl ein leidenschaftlicher Reliquiensammler. Denn möglichst viele Pilger sollten ihren Weg nach Aachen finden. Im Aachener Dom befindet sich ein kostbarer Reliquienschrein, dessen Inhalt auch heute noch alle 7 Jahre während der Aachener Heiligtumsfahrt den frommen Pilgern gezeigt wird. Die Windeln, in die Maria ihren Sohn Jesus in Bethlehem gewickelt hatte, das Lendentuch Christi, das Kleid Marias, das sie in der heiligen Nacht trug, und das Enthauptungstuch Johannes des Täufers, in das sein Kopf nach der Hinrichtung gewickelt wurde. Der Patriarch von Jerusalem hatte diese Kostbarkeiten zur Einweihung der Pfalzkapelle im Jahr 799 übersendet. Aachen wurde als Wallfahrtsort so wichtig wie Rom, Santiago de Compostela oder sogar Jerusalem. Oft musste die Stadt 10-mal so viele Pilger beherbergen, wie sie Einwohner hatte. Während des Nationalsozialismus hatte man versucht, die Heiligtumsfahrten zu verbieten. Doch der Glaube war stärker gewesen. Im Jahr 1937 kamen über 700.000 Pilger nach Aachen, um auf dieser Wallfahrt des stummen Protests ihren Widerstand gegen die gottlose Ideologie des Nationalsozialismus zum Ausdruck zu bringen. Schlaflos wälzt sich Karl in seinem Bett, bis er schließlich einsieht, dass er auf diese Weise nicht die nötige Müdigkeit erreichen wird. Mit einem Seufzer zündet er die stets rußige Kerze an und greift unter sein Kopfkissen, wohin er seine Wachstafel und einige Blätter teuren Pergaments gestopft hat. Wie oft in schlaflosen Nächten übt er das Schreiben. Als Kind hatte er es nie gelernt. Er wurde als Kämpfer erzogen, nicht als Bücherwurm. Mit krageliger Schrift übt der Monarch mühsam Buchstabe für Buchstabe, flucht leise vor sich hin. Die sonst so starke Hand, die ein Schwert oder eine Lanze fest und sicher zu führen vermag, balanciert nun ungelenk zwischen 3 Fingern diesen winzigen, zerbrechlichen Federkiel über das Papier. Karl war wissbegierig. Er sprach neben seiner Muttersprache, ein westfränkischer, germanischer Dialekt, auch Fremdsprachen. Sein Latein, so Einhard, habe er wie seine eigene Sprache verstanden und gesprochen. Das ist wohl stark übertrieben, denn in gar manchen Briefen römischer Kleriker häufen sich Beschwerden über das katastrophale und missverständliche Barbarenlatein der Franken. Griechisch dagegen, so wiederum Einhard, habe Karl besser verstehen als sprechen können. Noch als Erwachsener drückte er die Schulbank. Er holte bedeutende Gelehrte wie den Angelsachsen Alcuin, eben jenen Franken Einhard, dem wir seine Lebensgeschichte verdanken, den langobardischen Dichter und Geschichtsschreiber Paulus Diaconus und noch viele andere an seinen Hof und ließ sich selbst und seine Kinder, Jungen wie Mädchen übrigens, in den 7 freien Künsten unterrichten, also Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Geometrie, Arithmetik, Musik mit ihrer Harmonienlehre und Astronomie. Die Aachener Hofschule unter der Leitung Alcuins wurde bald zur führenden Hochschule im gesamten Frankenreich. Karl förderte Wissenschaften, Künste und sammelte Bücher für die Errichtung einer Bibliothek. Die karolingische Minuskel, eine Handschrift aus kleinen Buchstaben, wurde unter der Anleitung Alcuins entwickelt. Sie hat viele Elemente der lateinischen Handschrift und wurde verbindlich im ganzen Reich zur Ausstellung von Urkunden oder Anfertigung von Büchern verwendet. Die Art, wie wir heute unsere Kleinbuchstaben schreiben, geht auf sie zurück. Karl ließ sogar alte germanische Heldenlieder sammeln und sie aufschreiben. Im Kloster Fulda fand man 2 Seiten des Hildebrandlieds, ein Heldenlied, das mit akribischer Handschrift in karolingische Minuskeln übertragen worden war. Auch andere Überlieferungen, Klassiker der römischen und griechischen Literatur, wurden in lateinischer Sprache niedergeschrieben und konnten dank der karolingischen Renaissance der Nachwelt erhalten bleiben. Karl ging auf die 60 zu, als er einsehen musste, dass dieses riesige Reich, das er geschaffen hatte, nur schwer unter Kontrolle zu halten sein werde. 3 Söhne hatte er aus der Ehe mit Hildegard, den ältesten Karl, den er 800 zum Mitkönig hatte salben lassen, Pippin, den König von Italien, und den jüngsten, den frömmelnden Ludwig, König von Aquitanien. Alle 3 ließ er in die Pfalz Diedenhofen anreisen, um ihnen seine Nachfolgeregelung in einem Testament der Divisio Regnorum, also der Reichsteilung, kundzutun. Das große fränkische Reich, einschließlich der neuen eroberten Gebiete, wurde unter den 3 aufgeteilt. Doch erst nach Karls Tod sollte diese Regelung gelten. Und auch für die Enkel war bereits vorgesorgt und ihnen per Dekret besonderer Schutz gewährt. Keiner von ihnen dürfe wegen etwaiger Erbstreitigkeiten getötet, verstümmelt, geblendet oder gegen seinen Willen geschoren werden. Im Gegenteil, sie seien von ihren Vätern und Onkeln mit der gebotenen Achtung zu behandeln. Die Jahre 810 und 811 aber sollten all diese mit großer Vorsorge getroffenen Regelungen durch fürchterliche Schicksalsschläge zunichte machen. Rotrud, Karls älteste Tochter aus der Ehe mit Hildegard, starb im Juni. Karl erschütterte die Nachricht von ihrem Tod bis ins Mark, als nur einen Monat später eine weitere Schreckensmeldung eintraf. Sein Sohn Pippin war in Mailand im Alter von 32 Jahren vermutlich an einer Seuche verstorben. Dass auch noch sein weißer Elefant in diesem Jahr verstarb, setzte dem vor Gram rasch gealterten Kaiser noch zusätzlich zu. Doch die Schreckensmeldungen sollten nicht aufhören. Sein verstoßener Sohn Pippin der Bucklige verstarb im Jahr darauf im Kloster Prüm. Erschüttert aber war Karl vollends von der Todesnachricht seines als Nachfolger aufgebauten gleichnamigen Sohnes Karl. Dieser war am 4. Dezember 811 verstorben. Karl hatte seine Kinder sehr geliebt. Soweit es möglich war, hatte er selbst Feldzüge nie ohne seine Familie verbracht. Die Söhne begleiteten ihn dann zu Pferd, während die Mädchen, beschützt von ihren Leibwächtern, in der Nachhut mitreisten. Wann immer es ging, nahmen sie die Mahlzeiten gemeinsam ein. Karl war nicht nur stolz auf seine Söhne, sondern auch auf seine Töchter, denen er eine ebensolche gute Erziehung angedeihen ließ wie ihnen. Karls Töchter waren gebildet, schön und die Töchter des mächtigsten Mannes der Welt. Heiratskandidaten hatte es darum viele gegeben, aber Karl erlaubte keiner einzigen die Ehe. Selbst wenn er sie in einzelnen Fällen versprochen hatte, machte er im letzten Moment einen Rückzieher. Keiner sollte seine Töchter bekommen. Lieber wollte er sie alle um sich haben. Doch die Töchter hatten die Sinnenlust ihres Vaters geerbt. Bald hatte sich herumgesprochen, dass diese doch zuweilen recht zugänglich seien und es mit der Sittlichkeit nicht so ganz ernst nähmen. Alcuin, der große Philosoph und Lehrer, sah sich darum eines Tages veranlasst, einen seiner Schüler vor den gekrönten Tauben zu warnen, die durch den Palast flatterten. Der Verlust seiner Kinder traf Karl bis ins Mark. Aus der gebotenen Zurückhaltung, mit der Einhard Karls Trauer beschreibt, lässt sich jedoch eine menschliche Tragödie erahnen. Karl habe den Verlust seiner Söhne und seiner Tochter mit weitaus weniger Fassung ertragen, als man bei der bewundernswerten Größe seines Geistes erwartet hätte. Seine Vaterliebe war so groß und er vergoss viele Tränen. Diese Verkettung von Unglücks- und Todesfällen wurde von den Menschen damals als Vorbote für den Tod eines noch viel Größeren im Reich gesehen, nämlich für Karl selbst. Doch der ignorierte die Zeichen. Am Ende waren die bedrohlichen Erscheinungen überall. Ob er nun im Feldlager im Kampf gegen den Dänenkönig einen Feuerstrahl am Himmel sah, der sein Pferd sich so aufbäumen ließ, dass er kopfüber abgeworfen wurde, oder ob plötzlich wie von Geisterhand eine in Stein gemeißelte Schrift verschwand, die Zeichen waren nicht mehr zu übersehen. Und so diktierte er seinen Schreibern: Aus den unheilvollen Erscheinungen müssen wir schließen, dass wir dem Herrn nicht mehr wohlgefällig sind. Buße schien ihm der einzige Ausweg, und so ordnete er ein 3 Tage lang währendes Fastengebot an, ein für ihn, der so leidenschaftlich gern Fleisch aß, schon fast heroischer Verzicht. Von seinen nachfolgeberechtigten Söhnen war nur noch der Jüngste übrig, Ludwig, genannt der Fromme. Ihm überreichte Karl mit Zustimmung des hohen fränkischen Adels und des Klerus im Jahr 813 in Aachen die Kaiserkrone und erklärte ihn damit zum Mitkaiser. Allen Anwesenden befahl er, seinen Sohn von da an als Kaiser und Augustus anzusprechen. Weder der Papst noch der Bischof waren anwesend, als der Vater seinen Sohn zum Mitkaiser salbte. Karl setzte damit in Umkehr seiner eigenen Krönung ein Zeichen. Er, nicht der Papst, war der mächtigste Herrscher über die Christenheit. Karl verbrachte den Jahreswechsel 813 auf 814 in Aachen. Anfang Januar erkrankte er, bekam Schüttelfrost, hohes Fieber und schließlich Schmerzen auf der Brust. Die Krankheit nahm ihren Lauf. Nach 5 Tagen, am 28. Januar 814, verstarb Karl der Große im Alter von fast 66 Jahren.